Beyond. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört gerade den Uncomfortable Podcast. Zu hören unter www.uncomfortable.de. Ja, geil, stimmt, zu hören. Es fällt mir auf, dass es eine schlaue Abänderung unserer üblichen Begrüßung ist, weil das viel mehr Sinn macht. Ja, richtig, genau. Ja, wir sind Uncomfort Taste. Ihr kennt uns höchstwahrscheinlich schon, wenn ihr diese Folge hört. Wir haben eine Woche länger gebraucht. Wir haben uns eine Woche Pause nochmal extra gegönnt nach dem Gamescom-Podcast, hauptsächlich, weil, um ehrlich zu sein, so gut wie nichts passiert ist in der Zeit. Nach der Gamescom, allgemein nach großen Messen und sowas, ist ja immer ein bisschen Flaute, was das angeht. Jetzt steht ja auch irgendwann demnächst dann so langsam Holiday Sale bevor. Aber entsprechend kommen da jetzt auch gerade keine wirklichen Spiele mehr raus zur Zeit. Außer MGS5 natürlich, das stimmt. die eine große Ausnahme. Aber natürlich, bevor wir in all das gehen und so, die obligatorische Frage natürlich, Joe, wie geht's dir? Vor allem, du warst ja gerade auf einem wunderschönen Konzert. Für die Leute, die nebenher Twitter oder Facebook oder so gucken, die haben es natürlich auch schon gesehen, aber erzähl doch mal, wo warst du denn? Richtig, ich war in Bonn bei der Weltpremiere von Final Symphony 2 und die, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, dass ich vom ersten Konzert von Final Symphony schon ziemlich begeistert war. Es war, damals hatte ich das Gefühl, es war auf jeden Fall eines der qualitativ hochwertigsten Videospielmusikkonzerte, auf denen ich je war. Und dementsprechend war meine Erwartung an Final Symphony 2 auch sehr hoch, also während Final Symphony 1 sich vor allem mit der Musik von Final Fantasy 6, 7 und 10 beschäftigt hat, hatten wir diesmal 5, 8, 9 und 13 im Programm. Mit den auch damals schon bekannten Arrangeuren, also Roger Wanamo, Jonne Walton und eben auch Masashi Hamauzu, der auch selbst in Bonn zugegen war. Und ja, es ist immer ein bisschen schwierig, so kurz nach dem Konzert, wenn man es einmal gehört hat, dann richtig so ins Detail zu gehen. Also ich hoffe, ich werde noch dazu kommen, auf jeden Fall einen Konzertbericht zu erfassen. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, meine sehr, sehr hohen Erwartungen wurden auf jeden Fall wieder hundertprozentig erfüllt. Alle vier Arrangements, die wir gehört haben, waren qualitativ sehr hochwertig, sehr artistisch, sehr interessante Track-Auswahl, viele Tracks, die man vorher nie gehört, vor allem Final Fantasy V, was ja orchestral, glaube ich, fast nie aufgeführt wurde, jetzt wenn man jetzt Battle of the Big Bridge vielleicht mal rausnimmt. Auch Final Fantasy IX, das in einem Klavierkonzert sozusagen arrangiert wurde, in einem Stil eines Klavierkonzerts, war wunderschön. Richtig tolle Melodien, richtig tolle Arbeit, wie sie Themen miteinander vermischt haben. Ich habe auch schon zu mehreren gesagt, das Schlimmste eigentlich nach dem Konzert war, ich habe gesagt, ich will dieses auf jeden Fall sofort nochmal hören. Es ist so schwierig, beim ersten Hören auf alles zu achten, ich habe bestimmt super viel verpasst. Ich habe jetzt auch schon gesehen, ich glaube, es gab einen, der hat das Konzert mitgeschnitten auf seinem Handy. Die Qualität ist wahrscheinlich ja nicht die beste, aber zumindest kann man sich das dann nochmal anhören. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie sich dann auch wieder entschließen, sich dann auch wieder eine hochwertige Aufnahme davon zu machen. Final Symphony 1 wurde ja dann vom London Symphony Orchestra in den berühmten Abbey Road Studios aufgenommen. Und ich hoffe, das kommt dann wieder, weil die Arrangements sind viel zu gut, als dass sie jetzt irgendwie ja in den Unbekannten oder nur noch auf den Konzerten aufgeführt werden. Und es gibt ja nur noch eins in London jetzt erstmal geplant und in Japan. Dementsprechend wäre es schade, wenn viele nicht in den Genuss kommen würden, das zu hören. Also ja, war auf jeden Fall super fantastisch. Falls ich noch dazu komme, es nochmal mir ein paar Mal anzuhören, dann werde ich auf jeden Fall nochmal einen Konzertbericht schreiben. Ja, das hoffen natürlich auch irgendwie alle so ein bisschen. Es ist ja damals auch gut angekommen, der erste Konzertbericht. Von daher, vielleicht gibt es ja zumindest einen halbwegs okayen Mitschnitt. Ich weiß, letztes Mal, du hast mir den ja auch gezeigt, den es dann gab. Der war natürlich qualitativ auch nicht so mega hochwertig, aber man konnte es schon ganz gut hören. Wenn ich jetzt schon höre, so Handyaufnahme, das wird dann wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein bisschen schwierig werden. Ne? Aber ja, vielleicht kriegen wir aus London eine bessere Aufnahme. Es war letztes Jahr dann auch, also beim letzten Mal auch so, dass dann vor allem die Aufnahme dann aus London dann doch qualitativ sehr viel besser war. Da hat einer dann doch recht hochwertiges Aufnahmematerial irgendwie in die Halle gekriegt. Ja, das wäre vielleicht auch der tatsächlich. Eigentlich haben sie ja auch gebeten, dass sie nicht aufnehmen dürfen oder sollen, aber. Ist ja auch immer so ein bisschen blöd, dann das zu hoffen, aber gleichzeitig kann ich das total nachvollziehen halt, ne? Ich meine, irgendwie so eine einmalige Erfahrung ist auch cool, das hat man dann auch nochmal ganz anders in Erinnerung und so, aber das stimmt schon irgendwie. Vielleicht möchte man es dann doch einfach nochmal 2, 3, 4 Mal hören. Spricht ja auch nur dafür, wie hochwertig dann eben die Arrangements und alles sind, ne? Das Orchester entsprechend. Hast du schon gesagt, ich meine, diesmal war es ja in Bonn. Genau, es war das Beethoven-Orchester in Bonn, der Beethoven-Halle. Ich mag die Beethoven-Halle ja nicht so sehr von der Akustik her, so auch von der Klimatisierung nicht ganz so gut, obwohl es doch recht heiß war. Auch ich hatte dann das Gefühl, ja, hätte man ruhig die Klimaanlage ein bisschen besser anschmeißen oder stärker anschmeißen können. Wenn ich das sage, dann müssen die anderen schon teilweise ja, ein bisschen geschützt haben. Ja. Aber ansonsten, das Orchester ist natürlich auch ganz gut, aber hat natürlich auch vom Ambiente her natürlich keine Chance gegen die Stadthalle in Wuppertal. Also die ist schon ziemlich mega schön gewesen und war auch dementsprechend dann auch eine ganz andere Atmosphäre. Aber wie gesagt, hatte trotzdem einen sehr wunderschönen Abend. Und falls ihr irgendwie noch die Gelegenheit habt, also keine Ahnung, sie werden vielleicht auch noch weitere Konzerte ankündigen, dann ja, geht auf jeden Fall hin, hört euch das an. Super, super cool. Ja, das klingt doch ganz ausgezeichnet. Ich habe mich außerhalb der Videospielmusik dann lieber doch mit Videospielen an sich beschäftigt die Zeit über. Ganz groß, vor allem jetzt gerade mit Heroes 7, die Beta ist gewesen, nochmal eine Closed Beta. Da haben wir ja Zugang zu gekriegt und haben entsprechend dann jetzt auch gespielt, ich und meine Freundin hauptsächlich, und haben... ja, uns jetzt eben mit der Beta so ein bisschen die Nächte um die Ohren geschlagen. Dazu werde ich noch nicht groß was sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie groß erlaubt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich da ein NDA tatsächlich zugestimmt habe. Ich weiß auch nicht, ob das bei Gigantic so ist. Deswegen werde ich dazu gar nichts sagen. Außer, dass ich Gigantic Alpha und Beta theoretisch drin bin, ohne wirklich groß gespielt zu haben, weil ich irgendwie sämtliche Wochenende immer verpasst habe. Ich kann mich nur gerade daran erinnern, dass da auf jeden Fall ein NDA dabei war. Und ansonsten, ja, man kennt mich ja, ne, die üblichen Sachen, die irgendwie so anstehen. Wir beiden sind jetzt gerade so völlig in allem drum und dran irgendwie hier aufgegangen. Wie gesagt, Gamescom war gerade, wir waren ja dann auch in Köln, jetzt geht's los mit neue Nachmittagssuchen, Bewerbung, Umzugplan und. Hier ist dann Aufbruchsstimmung gerade. Ja. Das merkt man ganz dolle. Aber für mich kommt jetzt auch demnächst natürlich auch die spannende Zeit, für mich fast die spannendste Zeit des Jahres, nämlich TGS. Road to TGS. Mhm. Noch 2 Wochen, relativ viele Ankündigungen auch schon. Ich bin gespannt. Sony hat seine Pressekonferenz gedatet. Die passt dann auch perfekt mit unserer nächsten Folge wahrscheinlich. Das heißt also, ja. Das wird sich dann auch gut in Hand gehen, dass wir eine TGS-Folge machen. Wahrscheinlich, wenn die TGS noch so grob läuft auf jeden Fall. Aber das meiste ist ja, was an Ankündigungen ist und so eh vorher. Das heißt, sobald dann die Messe an sich läuft, kriegt man dann noch so ein bisschen ein paar Live-Sachen oder so. Aber im Normalfall, denke ich, haben wir die wichtigsten Infos dann schon definitiv vorher, sodass wir dann auch gut aufnehmen können. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein bisschen in diese Folge ein. Ich mache mal eine kurze News-Übersicht, damit ihr wisst, was euch erwartet. Tatsächlich haben wir jetzt einfach so die wichtigsten und großen Sachen zusammengefasst. Das ist jetzt tatsächlich so fast ein Monat oder so gesammelt an News, über die wir immer mal wieder reden wollten oder die jetzt eben zwischendurch halt mal passiert sind. Und auch wieder ein sehr, sehr cooles Hauptthema auf jeden Fall. Wir steigen ein mit YouTube Gaming. YouTube Gaming als Plattform wurde gerade gelauncht von YouTube eben mit einer App zusammen. Das soll eben so ein bisschen die große Konkurrenz zu Twitch sein. Es gibt da schon einige Probleme so ein bisschen. An sich in den USA läuft das aber halbwegs gut. Großes Problem, hauptsächlich für uns in Deutschland, wegen den ganzen andauernden Rechtsstreits mit der GEMA, die YouTube ja immer noch hat und den ganzen Problemen, was eben Musikverwertung und sowas angeht, gibt's die App einfach effektiv in Deutschland nicht so wirklich. Man kann so über die App tatsächlich streamen, aber allerdings nicht nach Deutschland, nur eben an andersweitige, anderssprachige Nutzer. Das heißt also, in Deutschland irgendwie Streams gucken auf YouTube Gaming funktioniert so in der Form nicht, was natürlich völlig bananisch ist, aber dazu sage ich dann gleich noch was. Dann werden wir endlich über Dragon Quest 11 reden. Das ist auch etwas, was schon seit Ewigkeiten eigentlich in der Pipeline ist, aber es war halt kurz vor der Gamescom, dann haben wir in der Gamescom nicht wirklich drüber reden können und dann haben wir jetzt eben danach noch keine Folge gehabt, deswegen kommt es jetzt endlich. Dragon Quest 11 wurde angekündigt, es gab ja super viel Spekulation, wir haben es bestimmt auch schon mal erwähnt im Podcast. Jetzt wissen wir endlich, wie es kommt, wann es kommt, wo es kommt und ein paar Details und sowas, das wird Joe euch gleich alles erzählen. Dann gehen wir noch kurz auf jemanden ein, der vor kurzem von Nintendo gefeuert wurde, ein ehemaliger Mitarbeiter, Chris Pranger. Der war in einem Podcast zu Gast und hat ein bisschen über ja, Lokalisierungspolitik und sowas von Nintendo geredet und das ist nicht so ganz gut angekommen tatsächlich. Zum einen nicht bei den Fans, vor allem aber auch anscheinend nicht bei seinem Arbeitgeber, denn kurz danach ist er nämlich von Nintendo gefeuert worden. Was genau da passiert ist, was genau er gesagt hat, das werde ich euch erläutern und dann das letzte Thema, was dann eben auch Überleitung in das Hauptthema ist, ist, dass jetzt, nachdem die Konsolen ja schon vor einiger Zeit gelauncht sind, in China, wir hatten ja ganz lange ein Verkaufsverbot für PlayStation 4 und Xbox One in China, durfte man sie dann jetzt ja schon mittlerweile in Shanghai verkaufen, mittlerweile wurde auch das aufgehoben, das heißt, sie sind jetzt chinaweit erhältlich und das nehmen wir uns dann auch zum Anlass, um im Hauptthema mal allgemein einfach über den chinesischen beziehungsweise allgemein den südostasiatischen Markt zu reden. Wir kennen Korea, wir kennen Japan, aber was passiert eigentlich in den ganzen anderen kleineren Ländern, die da noch sind und was passiert vor allem in China derzeit? Ich glaube, das Grobe, was alle wissen, ist halt, dass zum Beispiel der Free-to-Play-MMO-Markt in China riesig ist, aber jetzt kommen die Konsolen, jetzt entwickelt sich vielleicht tatsächlich da auch eine gewisse Beziehung der Märkte untereinander zwischen eben dem Rest Südostasien, vielleicht auch Richtung Westen und sowas. Alles, was das angeht, das machen wir dann im Hauptthema. Super spannend, wie ich finde, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal ein mit YouTube Gaming. Ich habe gerade das Wichtigste schon zusammengefasst und vom Prinzip her gibt es da leider dann auch für uns Deutsche nichts mehr Relevantes zu wissen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Trauriger Umstand. Grundlegend ist einfach so, dass ja YouTube quasi versucht hat, unter einem großen Hub quasi, das hat ein eigenes Logo, alles drum und dran, wie gesagt, es gibt auch eine App dafür, ihre ganzen Gaming-Inhalte zusammenzufassen. Das ist jetzt schon noch so, dass sämtliche Gaming-Videos ganz normal auch über YouTube laufen. Das heißt, sämtliche Leute wie, weiß ich was, größten halt PewDiePie oder auch so ein paar andere kleinere Let's Player oder andere Geschichten Diese Videos wird man nach wie vor auch auf YouTube ganz normal finden, aber sie haben eben eine Plattform eingerichtet, wo man das Ganze zentral nur speziell gaming-spezifisch findet und eben ihren Streaming-Service, den sie ja schon vor einiger Zeit dann zum Laufen gebracht haben, eben damit auch nochmal richtig pushen wollen. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, einfach wirklich YouTube als Streaming-Plattform eben gerade in Konkurrenz eben zu Twitch auch ein bisschen zu etablieren. Das ist jetzt an sich natürlich keine verkehrte Idee. Grundlegend habe ich ja schon öfter mal gesagt, dass ich YouTube-Streaming bisher einfach nicht besonders gut fand, weil es nicht besonders verlässlich war. Das Gefühl gerade, was das eben angeht, läuft Twitch dann doch so ein bisschen zuverlässiger definitiv. Natürlich kann man aber unverkennbar sagen, dass YouTube den einen großen Vorteil hat, eben im Gegensatz zu Twitch, dass halt eben gerade VODs, das heißt also Videos on Demand, sämtliche Übertragungen, die eben bei Twitch dann logischerweise auch in Videos dann landen, ist natürlich mit YouTube eine ganz andere und bessere Plattform erreicht. Gerade Twitch hat mit VODs immer wieder Probleme. Allerdings sagt Twitch auch selbst, wir kümmern uns da nicht so groß drum, weil um ehrlich zu sein, kaum Leute gucken wirklich VODs, die meisten gucken Live-Übertragungen. Am interessantesten ist, glaube ich, tatsächlich der eine große Unterschied, den es zu Twitch gibt. Bei Twitch ist es ja so, dass im Nachhinein VODs eben, also die Aufzeichnungen von den Übertragungen, gemutet werden an Stellen, wo eben copyright-geschützte Musik vorhanden ist. Das heißt also, sämtliche Sachen, die irgendwie so die klassischen Pop-Songs und so ein Kram, alles, was im Hintergrund läuft, das wird dann im Nachhinein gemutet. Was bedeutet, das heißt, Teile des Videos oder das ganze Video jedenfalls von Twitch dann gemutet wird. Während der Live-Übertragung macht das allerdings überhaupt gar keinen Unterschied. Bei YouTube Gaming ist es tatsächlich anders. Bei YouTube Gaming läuft es nämlich so, dass die schon während der Übertragung die Übertragung scannen auf gecopyrightete Inhalte, Songs, alles weitere und die Übertragung dann tatsächlich auch abbrechen, falls so etwas im Hintergrund auftaucht. Das ist natürlich ziemlich rigide und strikt. Ich glaube, YouTube muss es allerdings auch machen, weil YouTube natürlich schon im Gegensatz zu Twitch einfach ganz andere Verträge eben auch mit der Musikindustrie hat. Das heißt, ich glaube, die müssen ein bisschen mehr darauf achten, weil sie eben nicht nur eine reine Streaming-Plattform sind. Ist natürlich aber trotzdem schon krass, wenn einfach mal im Hintergrund zufällig irgendwie von dir gar nicht unbedingt intendiert einen Song läuft und plötzlich dein Stream abgebrochen wird. Das ist natürlich schon ein Riesending, weil alle Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, Streamzusammenbruch ist für die meisten Streamer ein Riesending. Wenn der Stream zusammenbricht, gibt es genug Leute, die dann erstmal auf jemand anders switchen, weil sie nicht wissen, ob du sofort wieder da bist. Das heißt, du verlierst einen Batzen an Viewern, die erst nach und nach wieder zurückkommen. Das macht tatsächlich so einen Riesenunterschied. In der Hinsicht also, müssen wir jetzt mal abwarten. Wie gesagt, für Deutschland das Wichtige, wir kennen das alles Problem mit der GEMA. Super viele Musikvideos sind in Deutschland nicht ansehbar, weil sich YouTube nicht mit der GEMA einigen kann auf Copyright-Geschichten. Vom Prinzip her hat YouTube dann gleich gesagt, okay, weil wir eh schon wissen, dass es nur Probleme geben wird, diese ganze App-Ding wird in Deutschland nicht laufen. Das heißt, dies gibt's einfach gar nicht. Du kannst die App mittlerweile gar nicht mehr runterladen. Selbst wenn du sie woanders runterlädst, hast du eben, wie gesagt, das Problem, dass du einfach keine deutschen Streamer gucken kannst. Und wenn Leute eben Deutsch auf Deutsch oder aus Deutschland über YouTube streamen, dann wird es halt eben nur in anderen Ländern empfangen, nicht aber in Deutschland. Was für uns bedeutet, eigentlich ist diese News völlig irrelevant, weil YouTube-Streaming in Deutschland einfach nicht stattfindet. Das ist natürlich super traurig und super weird. Alle hoffen natürlich, dass sich das irgendwie klären lässt. Wenn wir uns aber die Geschichte angucken, was YouTube und die GEMA angeht, dann können wir wohl davon ausgehen, dass sich das nicht einfach demnächst mal klärt. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist an sich, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich bin immer noch der Meinung, dass da schon noch einiges passieren muss, bis die tatsächlich mit Twitch mithalten können. Und da das Ganze ja in Deutschland sowieso völlig irrelevant ist, bin ich da auch raus. Mir ist das völlig wurscht eigentlich. Wie wahrscheinlich den meisten. Aber natürlich trotzdem ein großes Ding. YouTube pusht zumindest in die Richtung und wird ja vielleicht auch Zeit. Also Twitch, gerade jetzt, wo sie noch Amazon im Hintergrund haben, die dann ordentlich Geld reinstecken, ist in den letzten Jahren ziemlich explodiert. Und es macht schon Sinn, dass YouTube dann ein Stück vom Kuchen abhaben will. Ist natürlich auch der sinnvolle Kandidat dafür. Ich meine, YouTube, dadurch auch mit seiner großen Präsenz und so weiter, wäre es auch irgendwie komisch, wenn sie nicht ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen würden. Absolut, ja. Dementsprechend, das mit Deutschland ist natürlich immer mega nervig, ist auch mit den ganzen Livestreams von großen Events immer so ein Problem, wenn man Deutscher ist. Da fühlt man sich dann in dem Moment immer dann noch irgendwie wie in China und nicht in Deutschland. Dieser Stream ist in Deutschland leider nicht verfügbar. Ja. Warum? Ich musste mir dann damals auch den Dragon Quest Reveal Stream zum Beispiel dann auch über einen kleinen Trick anschauen, weil Nico Nico ist bei großen japanischen Events eigentlich immer überlaufen, wenn man keinen Premium-Account hat. YouTube ging dann nicht. Aber ich wollte es trotzdem irgendwie live gucken. Zum Glück war es dann irgendwie so, dass komischerweise man die IP-Sperre relativ einfach umgehen kann, indem man einfach die Seite über den Google Translate aufruft. Ist echt? Der die Seite dann sozusagen automatisch übersetzt, dann konnte ich komischerweise das dann gucken. Dann habe ich mich auch nicht näher damit beschäftigt, warum das funktioniert, aber ich habe den dann einfach so gelassen und mir das angeschaut. Es funktioniert einfach und das reicht ja auch, ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also das ist halt immer das große Problem, was das Streaming angeht. Ich meine, wie gesagt, Twitch kriegt es auch hin, aber hauptsächlich, weil Twitch eben sich auch nicht wie YouTube schon seit Jahren irgendwie mit der GEMA im Clinch befindet. Und die Regelungen anscheinend sind ja auch alle zufrieden mit der Regelung, so wie Twitch es macht. Die sagen, Live-Übertragung, naja, da kann man halt schlecht eingreifen, das sehen wir ein. VODs im Nachhinein schon, da muss es passieren, aber gleichzeitig VODs interessiert auch kaum jemanden. und fertig. Das macht es natürlich dann wesentlich einfacher in der Hinsicht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu, wie gesagt, der ältesten News quasi, die wir hier noch haben, Dragon Quest 11. Endlich wissen wir, was Dragon Quest 11 ist, wo es landet und so weiter. Du kannst ja mal zusammenfassen, was wir genau alles jetzt an Infos haben. Genau, Dragon Quest 11 war so lange dieser große, ja, Elephant in the Room eigentlich, so im japanischen Spielerbereich ungefähr. Ja, keine Ahnung, das, was vielleicht eventuell dann mal ein Skyrim 6 sein wird oder so. Alle wissen schon, es wird kommen, alle wissen auch, es wird dann, ja, auch ein Riesending werden. Das ist vielleicht die wichtigste traditionelle IP, die es in Japan gibt. Auf den Home-Konsolen traditionell, auch wenn der letzte große Teil natürlich nicht auf der Home-Konsole war. Und alle haben sich natürlich gefragt, okay, Dragon Quest 11, wann wird's erscheinen? Wie sieht es aus? Noch viel wichtiger, auf welcher Konsole erscheint es denn? Denn da gab es ja vorher super viele Hinweise und Diskussionen. Wird es zurück den Weg finden auf die Home-Konsolen oder wird es dann doch wieder auf dem Handheld sein? Die großen Favoriten waren wenig überraschend, PS4 und der Nintendo 3DS. Und so war es dann auch letztendlich auf dem Event. Sie haben dann erstmal das Logo vorgestellt, inklusive einem Teaser-Trailer, in dem man natürlich die vergangenen Teile anschaut. Wir haben ja nächstes Jahr das 30-jährige Dragon Quest Jubiläum. Man sieht dann schön das Logo von Dragon Quest 11 zum ersten Mal seit Dragon Quest 1 zu bringen, dass wieder ein Drache im Logo zu sehen ist, was ja auch recht interessant ist. Tatsächlich. Und ja, dann gab es natürlich Applaus und so. Und dann die erste Frage des Moderators natürlich auch sofort, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wo können wir das denn jetzt spielen? Und tada, es erscheint auf der PS4 und dem 3DS. Und das ist das Abstruse eigentlich. Das ist ehrlich gesagt ziemlich spektakulär sogar. Und letztendlich glaube ich, ist das, wenn man darüber nachdenkt, eine ziemlich gute Lösung. Eine Lösung, die nicht jeder Publisher und jedes Spiel, sage ich mal, ansteuern kann. Weil wir haben es natürlich mit zwei völlig verschiedenen Architekturen und technischen Möglichkeiten zu tun. Und dementsprechend sind es dann auch zwei Entwicklerteams, die an Dragon Quest 11 arbeiten. Es gibt ein Core-Team unter der Führung natürlich von Yuji Horii, der immer eigentlich natürlich der Director von Dragon Quest Spielen ist, und ein Team, nämlich das von das PlayStation 4 Team wird oder die PlayStation 4 Version wird von einem Studio namens Orca entwickelt. Es ist in moderner, ja, leicht Cell Shading, leicht 3D Grafik, ähnlich wie Dragon Quest Heroes auch, und basiert auf der Unreal 4 Engine. Die 3DS Version wird von Toylogic entwickelt und es sieht vom Grafikstil her aus eher wie, ja, Dragon Quest 9, also so ein etwas schwächeres 3D, natürlich schon schöner als Dragon Quest 9, weil das damals noch auf dem normalen DS war. Was die Version aber auch kann, ist, man kann es auch in einem richtig klassischen 2D-Spiel, also so wie auf dem Super Nintendo, man kann, den Prolog kann man anscheinend so spielen, dass am oberen Bildschirm das in 3D läuft und auf dem unteren Bildschirm in 2D. Danach muss man sich aber entscheiden, ob man das gesamte Spiel in 2D oder in 3D spielen möchte. Also das hat man hat sich deswegen dazu entschlossen, weil das eben ein Jubiläumstitel ist und man mit dem 2D-Modus sozusagen auch die Fans erster Stunde so ein bisschen bedienen möchte, wenn sie Lust wieder drauf haben, ein neues Dragon Quest in alter Grafikpracht zu erleben. Die Spiele sollen aber an sich sonst vom Inhalt her gleich sein. Das heißt, Story und das ganze Setting und so weiter, Charaktere sollen alle gleich bleiben, nur halt, dass der Grafikstil und teilweise auch am Kampfsystem möglicherweise etwas anders sein wird. Man hat bei der Präsentation noch nicht gesehen, noch keine bewegten Bilder des PS4-Kampfsystems gesehen, man hat auch noch keine NPCs gesehen, also viele haben schon vermutet, dass die PS4-Version vielleicht noch ein bisschen early build ist, im Gegensatz zur 3DS-Version, die schon ziemlich gut lief, ehrlich gesagt, auf dem, was man gesehen hat. Aber man geht davon aus, dass auch die PS4-Version auch rundenbasiertes Kampfsystem haben wird. Vielleicht mit ein paar Neuerungen. Also ich habe Dragon Quest 10 nicht gespielt, das ist ja das MMO. Das habe ich mir aber mal angeguckt. Das ist hat anscheinend auch ein von eigentlich rundenbasiertes Kampfsystem, aber mit ein bisschen leichter Echtzeit Komponente mit drin. Soll aber trotzdem sich im Grunde noch sehr stark wie ein rundenbasiertes Spiel spielen, und viele Leute, die Dragon Quest 10 gespielt haben, das sind eigentlich nur die Leute, die irgendwie Zugriff auf die japanische Version haben, haben gesagt, dass es ziemlich gut funktioniert und sich vorstellen könnten, dass eben die PC-Version sich dann eben so spielen lässt. Was auch ganz interessant ist, ist, dass Horii auch verlauten hat, ja, Dragon Quest 11 kommt auch für den Nintendo NX, die bereits quasi schon ja angekündigte neue Konsole von Nintendo. Man weiß ja noch nichts darüber. Nintendo hat gesagt, sie werden sich auch erst nächstes Jahr dazu äußern. Aber dementsprechend waren wir auch alle erstmal sehr überrascht, dass der Name gefallen ist. Square Enix hat dann noch in der Pressemitteilung dann vielleicht noch ein bisschen Schadensbegrenzung gemacht, indem sie gesagt haben, naja, es ist eine Erwägung. Wir ziehen den NX auf jeden Fall in Erwägung. Es wäre anscheinend an sich schon eine ziemlich große Meldung, wenn man jetzt natürlich dadurch Rückschlüsse dazu, also Rückschlüsse ziehen könnte, was denn X jetzt eigentlich ist. Aber dadurch, dass es sowohl eine PS4 als auch eine 3DS-Version gibt, können wir immer noch nicht genau sagen, ja, ist es jetzt eine Home-Konsole, die mit der PS4 mithalten kann, oder ist es vielleicht doch eher ein Handheld, oder ist es vielleicht beides, wie ja auch viele Gerüchte sagen. Aber letztendlich würde ich sagen, dass PS4 3DS ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation für alle, für die Fans, weil es von vornherein super viel Diskussion darüber gab, gehört Dragon Quest auf dem Handheld, weil der 3DS sich natürlich wahrscheinlich viel besser verkaufen wird, auch in längerer Hinsicht als die PS4. Während andere sagen, naja, aber wir hätten auch gerne wieder ein Dragon Quest auf einer Home-Konsole, weil da gehört das Ding eigentlich hin. So hat jeder seine eigene Version. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Leute, die einfach sagen, na, ich will einfach beide Versionen haben, weil ich das Gefühl habe, das lohnt sich auch irgendwie. Für Square Enix und für Dragon Quest ist es eine Win-Win-Situation, weil sie so natürlich sowohl die Fans erreichen, die eben auf dem Handheld spielen und gleichzeitig natürlich die viel größere Install-Base und gleichzeitig aber auch als Entwickler selbst die Möglichkeit haben, an einer technisch sehr viel stärkeren PS4-Version zu arbeiten, die dann auch vielleicht, das muss man auch noch sagen, wir wissen noch nicht, ob es im Westen erscheint, Dragon Quest ist da immer ein bisschen schwierig, aber mit einer PS4-Version kann man im Westen auf jeden Fall sehr viel besser punkten als mit einer reinen 3DS-Version. Ja, absolut. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, irgendwie haben wir es alle nicht so ganz erwartet, also eigentlich hätten wir erwartet, es wird entweder dann nur PS4, PS3 zum Beispiel oder nur 3DS, so haben sich dann doch für einen etwas unkonventionellen Weg entschieden. Aber wenn man so darüber nachdenkt, glaube ich, sind alle irgendwie zufrieden damit. Square kann damit zufrieden sein, weil die Verkaufszahlen auf jeden Fall stimmen werden. Holy, weil er damit möglichst viele Menschen erreicht, was ja immer sein Hauptziel war. Deswegen erschien Dragon Quest eigentlich immer auf der Konsole, die sie am meisten verkauft hat. Und die Fans, weil ja sowohl Home-Konsolen als auch Handheld-Fans ja bedient werden. Das Einzige, was wie gesagt noch im Raum steht, ist Lokalisierung. Ich bin vorsichtig optimistisch, es ist ein neuer Hauptteil, es gibt eine PS4-Version, und Square Enix scheint sich ja eh momentan so ein bisschen auch, ja, in Anführungszeichen zu ändern, was ihre Lokalisierungspolitik angeht. Von daher, schauen wir mal. Ist auf jeden Fall super spannend. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das ist das perfekt geschnürte PR-Bundle, was sie da irgendwie gemacht haben. Das ist tatsächlich so ein Ding, was irgendwie alle glücklich macht und sie können niemand richtig auf die Füße treten. Selbst der NX, der dann erwähnt wurde, das war ja dieses große Ding, wo wir auch gesagt haben, okay, wenn es für einen NX kommt, und sie das ankündigen, dass für ein NX kommt, dann kommt es total drauf an, da haben wir schon öfter mal drüber geredet, auf welcher Plattform erscheint das jetzt? Erscheint es auf dem 3DS oder auf der PlayStation 4? Was kann das für Rückschlüsse eben bieten? Und es ist tatsächlich einfach perfekt, dieses so, es erscheint weder auf der PlayStation 4 noch auf dem 3DS alleine, sondern es erscheint einfach auf beiden Konsolen, damit sind alle komplett zufrieden. Wie gesagt, eine reine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Sony hätte es wahrscheinlich sonst nicht gekriegt. Ich kann mir vorstellen, dass die PlayStation 4-Version gerade, weiß ich auch nicht so weit ist, vielleicht tatsächlich auch eher etwas war, naja, nicht kein Afterthought, aber schon so ein bisschen, wir haben an der 3DS-Version gearbeitet, wir haben eine PlayStation 4-Version damit dazugenommen, weißt du, was ich meine? Also, ob es wirklich von Anfang an für beides geplant war, beziehungsweise ob es dann gegebenenfalls sogar als erstes für die PS4 geplant war, das bezweifle ich ein bisschen. Ich glaube, es wurde im Nachhinein noch eine zusätzliche Version rausgegeben, die wäre es dann auf der PlayStation 4. Für Sony also super, wie gesagt, für Square lohnt sich das eh, für Nintendo ebenfalls total krass. Und dann eben noch, also, wir können auch noch sogar sagen, es kommt wahrscheinlich für den NX, weil das nichts eigentlich über den NX aussagt. Das ist tatsächlich super, super interessant, dass es tatsächlich alles so schön ineinander greift. Und ich denke auch, also mit einer Lokalisierung, wenn es eine PlayStation 4-Version gibt, kann man wohl definitiv rechnen. Die PlayStation 4 so erfolgreich im Westen, dass selbst wenn sie es auf der Installbase, die sie im Westen haben, jetzt nicht übertrieben gut verkauft, glaube ich, ist immer noch übertrieben lohnenswert für eine ganz normale Lokalisierung einfach nur. Von daher durchaus spektakulär. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was dann jetzt da noch so ansteht, was da jetzt noch an Infos kommt und sowas. Wenn es tatsächlich vielleicht Unterschiede gibt, was das Kampfsystem angeht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht noch ein paar andere Incentives mit einbauen, um zu sagen, hey, gegebenenfalls wollt ihr beide Spiele haben. Das ist natürlich ein bisschen Grenzbereich und dünnes Eis, da muss man sehr aufpassen, wie man das dann irgendwie wirklich tatsächlich verkauft, weil das schnell natürlich nach Geldmacherei aussieht, aber grundlegend kann ich auch dazu sagen, in Japan funktioniert das. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu, es wurde ein neues Hatsunemiku Project Diva Spiel entwickelt und da war es nämlich so, dass im ersten Project Diva, da kam die Vita-Version ungefähr ein halbes Jahr vor der PS3-Version. Und beim zweiten Teil war es noch nicht so, da kamen beide zeitgleich. Was dabei rausgekommen ist, es wurden insgesamt weniger Spiele verkauft, weil es weniger Spieler gegeben hat, die beide Versionen gekauft haben, wenn es zeitgleich rauskommt. Deswegen kommt das neue Project Diva nämlich wieder im gleichen Rhythmus. Die Vita-Version kommt zuerst, ein halbes Jahr später kommt die PS4-Version. Das ist also relativ offensichtlich sogar, warum das so ist. Und alle finden es eigentlich recht okay. Also Ja, Japan funktioniert einfach anders. Die mögen das. Die wollen mehrere Versionen. Die freuen sich. Ich meine, es gibt sogar Leute einfach, die sitzen da und sagen, geil, ein Glück, dann kann ich mir sogar zwei Versionen kaufen. Ich hätte gern alles. Das heißt, so Completionist halt. Ich habe bei den zwei Spielen zumindest noch das Gefühl, ich meine, klar, du hast dann den 3DS als mobile Variante, was du dann auf der PS4 nicht kannst. Und gleichzeitig, um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn ich ein großer Dragon Quest-Fan wäre, wenn ich Final Fantasy 15 auf der Vita in klassischer 2D-Grafik spielen könnte, dann würde ich mir auch sagen, naja, ehrlich gesagt ganz cool. Ja, das ist schon ganz cool, das ist auch so, stimmt schon. Ja, ich bin auch mal super gespannt drauf, definitiv. Aber cool ist jetzt endlich, was dazu gekommen ist und tatsächlich verrückt, dass sie einfach den Spagat gemacht haben. Nicht dieses so, sie haben sich entschieden, sich nicht zu entscheiden. Nicht zu gucken, ne, wie du ja schon gesagt hast, Hoddy, der immer darauf aus war zu sagen, okay, egal was es ist, die größte Plattform kriegt es. Ist natürlich auch jetzt gerade, glaube ich, derzeit, wenn man den westlichen Markt noch mitnimmt, auch nicht ganz einfach zu entscheiden, was gerade derzeit größte Plattform ist. Aber trotzdem, ja, er hat einfach gesagt, okay, dann bauen wir uns einfach eben eine Brücke zwischen die beiden Stühle und setzen uns mitten rein und dann schauen wir halt mal und kriegen einfach alle was. Und andererseits muss natürlich auch dazu sagen, nicht jeder Publisher und nicht jede Reihe würde dieses Privileg bekommen, sowas zu machen. Also überhaupt nicht. Das ist natürlich auch einfach, das ist ja auch sowieso die Zugriff. Das ist ja auch der Grund, warum, das wollte ich vorhin auch noch sagen, du hast halt Nintendo und Sony unter einem Hut, nicht irgendwie, weil die da wirklich Bock drauf hätten, sondern weil Dragon Quest so ein großes Ding ist, dass sie das gar nicht ablehnen können. Wenn die denen das anbieten, dann sagen die, na gut, scheiß drauf, dann machen wir es eben. Ihr könnt eine PS4-Version haben, aber es wird trotzdem eine 3DS-Version geben, dann sagt Sony auch so, keine Ahnung. Von mir aus könnt ihr es auch für die Xbox One entwickeln. Hauptsache, wir kriegen was davon ab, ja, in der Tat. Ja, super interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, da wird bestimmt noch mehr an Infos jetzt kommen und sowas, aber zumindest haben wir erstmal die erste große Ankündigung. Wir haben ja schon die ganze Zeit drüber geredet. Es muss jetzt irgendwann demnächst kommen. Es hat auch, macht total Sinn, dass es nächstes Jahr kommt mit Jubiläum und, also irgendwie. Es kommen ja auch noch, alles. Vielleicht so als Randnotiz, kommen ja auch noch super viele andere Dragon Quest Spiele. Ein Dragon Quest Builders, was so eine Art Dragon Quest X Minecraft ist, ein neues Dragon Quest Monsters für den 3DS. Super viele Spiele für Smartphone. Also Dragon Quest Fans können sich auf jeden Fall auf eine gewaltige Packung Spiele einlassen, wenn sie zumindest Japanisch verstehen, weil Lokalisierung bei Spin-Offs, Dragon Quest, Da wird, glaube ich, das wenigste von tatsächlich hier im Westen landen, ja, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Es geht dabei um das nächste japanische Unternehmen, nämlich Nintendo. Allerdings um einen amerikanischen Mitarbeiter von Nintendo, nämlich jemanden, der im American Treehouse gearbeitet hat für die Lokalisation. Der war bei einem Podcast zu Gast, wie gesagt, der Herr hieß Chris Pranger und war beim Part-Time-Gamer-Podcast da. Hat da ein paar Sachen erzählt und so ein Kram, keine Ahnung, hat sich ein bisschen mit den Jungs eben unterhalten über Lokalisierung und alles mögliche und hat sich auch Fanfragen gestellt. Diese Fanfragen waren letztendlich das, was ihm so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil natürlich die Fanfragen auch darauf losgingen, okay, Nintendo und Lokalisationspolitik, wenn wir jetzt schon mal jemanden aus dem Localization-Team da haben, dann müssen wir natürlich auch die unbequemen Fragen stellen, nämlich warum wird so viel Kram nicht lokalisiert und wurde natürlich auch wieder schön überspitzt formuliert mit der Frage, don't you like money, Nintendo, don't you like money? Weil natürlich die meisten Leute sich schon ziemlich sicher sind, das, was Nintendo eigentlich letztendlich macht, ist einfach nur auf Geld zu verzichten, das sicher ist. Dieses typische Argument von wegen, naja, ihr wisst schon, wie beliebt diese ganzen Spiele sind. Wenn ihr die einfach lokalisieren würdet, könntet ihr damit halt, ne, ordentlich Reibach machen. Warum macht ihr das eigentlich nicht? Seine Antwort darauf war ein Stück verständlich. Ich glaube, was den Leuten ein bisschen aufgefallen ist, oder was heißt den Leuten ein bisschen aufgefallen, was den Leuten ein bisschen nicht geschmeckt hat, war die Art und Weise, wie er es formuliert hat. Er war minimal patzig, würde ich behaupten. In der ganzen Antwort gesagt, naja, ich weiß, die Leute sagen das immer, hat er auch so ganz in so einem nasalen Ton einen Nintendo-Fan nachgemacht. So eine kleine Parodie davon, was er immer zu hören kriegt. Und sagt halt, naja, wir mögen Geld und gerade weil wir Geld mögen, porten wir eben nicht alles. Die erste Frage war dann nach Captain Rainbow, was einfach so ein Japan-exklusives, abgedrehtes Superheldenspiel eben ist. Und er meinte also, die Fanbase ist halt einfach viel zu klein. Dann kam natürlich aber gleich danach die Frage, naja, aber was ist denn zum Beispiel mit Xenoblade Chronicles? Und da wurde es dann wieder schwieriges Terrain, da hat er dann auch gesagt, naja, aber das ist genau dasselbe, es tut mir total leid, so ungefähr, aber eure Fanbase ist halt einfach nicht groß genug, es lohnt sich für uns nicht, wenn wir uns angucken, wie groß Xenoblade ist, wie viel Geld wir investieren müssten, wie viel vertont ist und so ein Kram, es ist ein riesengeldlicher Aufwand, der lohnt sich nie im Leben für uns, deswegen tun wir das nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen ungünstig auch bei Fans angekommen, grundlegend glaube ich, war das aber kein Geheimnis, warum Nintendo das nicht macht. Ich meine, die Antwort auf die Frage, warum lokalisiert das nicht, ja, wir glauben, dass es ein so großes Risiko ist, hätte man sich jetzt denken können, hätte wahrscheinlich keiner gedacht, gesagt haben, oh nee, wir haben aber nur was gegen das Entwicklerstudio, das machen wir intern. Natürlich liegt es daran, dass es für die anscheinend so ein großes Risiko ist. Das ganze Thema wurde dann ausführlich diskutiert in NeoGAF, auf Reddit, überall gab es Diskussionen darüber, macht das tatsächlich Sinn, ist das wirklich ein gültiges Argument, ist es denn wirklich so, dass es so viel kosten würde, in Xenoblade Chronicles zu übersetzen und man lässt sich ja eh alles restriktiv, es ist ja letztendlich so das Wort. Ja, klar, natürlich, aber richtig. Wie viel Aufwand ist tatsächlich wirklich und wie sehr lohnt oder lohnt es sich eben nicht? Und was danach kurz, ein paar Tage danach passiert ist, das war dann, glaube ich, für manche dann doch ein bisschen überraschend. Er hat dann über seinen Twitter-Account und auch über Facebook gepostet. Ja, was ihr gehört habt, war richtig. Ich bin von Nintendo gefeuert worden. Es ist 100% meine Schuld. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, aber trotzdem ist es auf meinem eigenen Mist gewachsen. Das war sein Kommentar ungefähr dazu. Es gibt noch einen etwas längeren Facebook-Post, den man sich jedenfalls auch noch durchlesen kann. Wir werden natürlich da wieder in den News-Artikel zu verlinken. Das heißt, da ist dann auch der Facebook-Post noch mit drin. Grundlegend geht es einfach darum, das war sein Traumjob und er hat einfach nicht genug aufgepasst und er sieht komplett ein, dass das seine eigene Schuld ist. Das hat natürlich nochmal wieder für ein bisschen mehr Aufregung gesorgt, haben sich auch wieder einige Leute gesagt haben, jetzt hat Nintendo da völlig überreagiert, das war jetzt ja irgendwie auch nicht so schlimm, dass er gesagt hat. Alles dahingestellt, Fakt ist einfach, es hat wieder eine große Diskussion darüber losgebrochen, wie eben Nintendo lokalisiert, was tatsächlich irgendwie diese ganzen Gelder angeht und so ein Kram. Ich glaube, da kannst du noch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Eben, es gab auch viele Diskussionen eben darüber, naja, es gibt auch viel kleinere Studios, die nichts anderes machen als Übersetzungsarbeiten, die ähnlich große Spiele übersetzen und damit trotzdem noch Geld verdienen, die gar nicht so viel Geld haben quasi. Das heißt, so teuer kann es gar nicht sein. Die würden das gar nicht machen können, wenn es tatsächlich so teuer wäre, wie der Chris Prager das so ein bisschen formuliert hat. Und die ganze Geschichte, dass er gefeuert wurde, naja, ich weiß auch nicht. Man sollte, bevor man so ein Programm geht, immer sich darüber bewusst sein, wenn man ein Stück weit für seine Firma spricht, dann klärt das bitte vorher der Firma ab. Ja. Geht zu irgendwem hin, der dafür zuständig ist und fragt nach, was darf ich sagen, was nicht. Ihr müsst euch ja nicht den Mund verbieten lassen, aber ein Stück weit hat er recht und ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn er sagt, naja, es ist auf meinem eigenen Mist gewachsen, ist es auch. Wenn er etwas gesagt hat, was er nicht hätte sagen sollen, dann hat er Pech gehabt. Das wäre, glaube ich, vorher schon durchaus herausfindbar gewesen, was da jetzt geht und was nicht. Aber ja, vielleicht willst du noch ein bisschen was allgemein zu dem ganzen Thema sagen. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Rand, am Rande des ganzen Themas so ein bisschen, aber trotzdem, diese ganze Lokalisierungsgeschichte ist ja eh was relativ Großes. Also letztendlich, glaube ich, bei der Aussage, was man da irgendwie überdenken muss, ist natürlich bei der Captain Rainbow-Aussage, glaube ich, hat niemand groß was dagegen gesagt. Das ist ein recht... Ja. Nischiges Spiel und ich glaube auch nicht, dass da bei dem Spiel relativ großer Appeal für den Westen ist. Bei Xenoblade Chronicles war es damals natürlich noch so eine zweischneidige Geschichte. Man muss dazu sagen, Nintendo of America und Nintendo of Europe sind, glaube ich, von den drei, also wenn man jetzt Sony, Microsoft und Nintendo betrachtet, gibt's, glaube ich, bei keinem dieser Firmen eine so große Diskrepanz zwischen Europa und Amerika wie bei Nintendo. Ja. Nintendo of Europe agiert tatsächlich total unabhängig von Nintendo of America. Und das merkt man in vielerlei Hinsicht, wenn Europa den kleinen neuen 3DS kriegt, aber Amerika nicht und so weiter. Und damals war es eben so, dass Xenoblade kam mit einem großen, kam als großer Kritikerliebling aus Japan eben heraus und viele Leute im Westen wollten das Spiel haben. Letztendlich war es dann Nintendo of Europe, die dann sozusagen gesagt haben, okay, wir lokalisieren das für den europäischen Markt. Wir gehen das Risiko ein. Genau, wir gehen das Risiko ein und lokalisieren. Und selbst dann waren die Amerikaner noch nicht bereit zu sagen, okay, wir machen das auch, beziehungsweise wir kooperieren dann mit Nintendo of Europe. Deswegen kam Xenoblade Chronicles auch, glaube ich, ein halbes Jahr in Europa raus, bevor es dann Amerika rauskam. Das heißt, die Amis wollten dann auch erstmal abwarten, wie es dann in Europa läuft. Und als sie dann gemerkt haben, okay, es scheint anscheinend doch wirklich sich recht erfolgreich zu verkaufen in Europa, haben sie gesagt, okay, wir machen das jetzt auch. Und haben dann aber natürlich nochmal den Fehler begangen, dass sie die Xenoblade Chronicles erschienen rein physisch, das heißt auch nicht digital im Wii Shop damals. Und es war GameStop exklusiv. Und es war extrem limitiert. Der erste Batch von Spielen war eigentlich quasi sofort weg. Die Spielpreise auf eBay für Xenoblade sind dann extrem in die Höhe gestellt. Viele Leute haben gesagt, es kann eigentlich gar nicht sein. Überall ist das Spiel ausverkauft. Wir wollen das Spiel haben, aber wir können es nicht kaufen. Wir können es mal digital kaufen. Das heißt, diese künstliche Knappheit, die Nintendo selbst erzeugt hat und nie groß was daran geändert hat, hat letztendlich das Gefühl, dass dieses Spiel nicht ganz so gut verkauft, wie sie wahrscheinlich hätte verkaufen können. Und letztendlich war es immer noch ziemlich erfolgreich, anscheinend. Reggie hat gemeint, dass sich Xenoblade Chronicles im Westen insgesamt besser verkauft hat als in Japan. Und dadurch, dass in Japan bis, glaube ich, da haben wir relativ genaue Zahlen, das über 200.000 Mal verkauft hat, kann man davon ausgehen, Westen hat sich mindestens auch über 200.000 Mal verkauft. Ja. Und viele halt auch gesagt haben, was man ja auch schon vorher gesagt hat, naja, also Nintendo lokalisiert ja auch durchaus auch andere Spiele, wo man sagen könnte, naja, da ist das Risiko ehrlich gesagt noch sehr viel höher als bei einem Xenoblade. Wir haben es mit einem sehr großen JRPG zu tun, man hat auch gewusst, dass die Fanbase relativ gespannt auf dieses Spiel war. Es gibt super viele andere Publisher wie Ixie, wie Nis America, die auch ähnlich große Spiele lokalisieren, auch mit einer noch wahrscheinlich mit einer viel geringeren Gewinnspanne und teilweise auch Voice Work selbst machen müssen, weil sie einfach die japanische Sprachausgabe nicht bekommen, also nicht die Lizenz dafür nicht bekommen. Weiß ich nicht, ob man da wirklich sagen kann, naja, wir wollen schon Geld, aber nur weil wir Geld wollen, haben wir zuerst gedacht, wir lokalisieren das nicht. Ja. Finde ich immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich meine, was er auch gesagt hat, das was ja auch viele aufregt, dass er gesagt hat, er findet es ein bisschen übertrieben, wenn Leute sagen, dass der Name der Wii U ein bisschen dazu geführt hat, dass die Wii U sich so schlecht verkauft hat. Ich glaube, wir haben mittlerweile relativ viele auch Hinweise darauf gekriegt, dass der Name natürlich nicht der alleinige Schuld dafür ist, aber durchaus zu Verwirrungspotenzial beigetragen hat. Yep. Ja, deswegen. Es war einfach ein schwieriges Interview und wie er schon selbst gesagt hat, also ich denke jetzt im Nachhinein auch, es ist immer ärgerlich sowas. Ich finde auch natürlich immer, kann man immer noch sagen, naja, vielleicht haben sie trotzdem ein bisschen überreagiert, aber selbst schuld ist er 100%, das auf jeden Fall. Wie Nintendo darauf reagiert, ist was anderes, aber man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass er das jetzt irgendwie nicht hätte kommen sehen können. Wie gesagt, bei sowas einfach sich vorher zu informieren, wenn man in einen großen Podcast geht oder irgendwo halt sich einfach quasi allgemein öffentlich äußert, dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Newsmeldung über und die dann ja auch uns ins Hauptthema führt. Und zwar, ja, quasi der Hard Launch so ungefähr der PlayStation 4 und auch der Xbox One in China, nachdem ja beide Konsolen schon fast ein Jahr beziehungsweise ein halbes Jahr ungefähr verkauft werden in Shanghai. Viele, die haben ja vielleicht mitbekommen, dass China sozusagen eine Art Probezeit für Konsolen in China sozusagen eingeführt hat. Lange Zeit, also die letzten zwei Generationen waren ja Konsolen komplett verboten in China. Und seit eben 2014 ist es ihnen eben erlaubt, über die Shanghai Free Trade Zone auch Konsolen zu verkaufen. Das heißt nicht, dass man sie nur in Shanghai kaufen kann, aber dass die Produkte halt über diese Freihandelszone rübergehen müssen. Also man konnte sie auch online in anderen Teilen bestellen, aber alles musste über Shanghai gehen. Und die Xbox One ist dann auch im September letzten Jahres, glaube ich, gelauncht und die PS4 eben im März diesen Jahres, also ein halbes Jahr später. Und die chinesische Regierung zeigte sich mit der einjährigen Probephase sehr zufrieden und hat so deswegen diese Probezeit sozusagen jetzt aufgelöst und jetzt können die Konsolen auch offiziell einfach über alle Kanäle über das ganze Land verteilt verkauft werden. Genau, und das ist ehrlich gesagt, also das haben sie auch erst vor einem Monat ungefähr bekannt gegeben. Da gab es in Shanghai nämlich eine relativ große Gaming-Messe auch, die natürlich international nicht so viel beachtet wurde, weil es dann doch sehr zentriert war auf den eigenen, nämlich auf den chinesischen Markt. Man merkt auch an den Besucherzahlen, also ungefähr schon auf 250.000 Leute auf dieser Messe, die natürlich nicht nur natürlich konsolenzentrisch war, sondern natürlich komplett alles, was mit Gaming zu tun hat. Glaube ich, hielten wir es doch für einen recht guten Zeitpunkt, uns mal mit China und vielleicht auch Südostasien generell als aufstrebende Märkte zu beschäftigen. Wir haben da ein riesiges Potenzial an Menschen, die dort Videospiele spielen bereits oder noch relativ großes Wachstumspotenzial haben, was Spiele angeht. Und da reden wir natürlich nicht nur über Konsolen, also wir nehmen die Konsolen jetzt schon so ein bisschen als Aufhänger, weil wir jetzt das Gefühl haben, jetzt kann man zumindest im Fall China sagen, sind alle großen Player irgendwie da. Wir haben natürlich den sehr starken PC-Markt in China. Traditionell Free-to-Play, MMO-Spiele oder eben jetzt auch MOBAs sind super stark in China. Wir haben natürlich auch in China einen sehr stark wachsenden Mobile-Markt. Und das Gleiche lässt sich eigentlich auch über große Teile Südostasiens sagen. Und da ist natürlich ganz gespannt, darüber zu diskutieren, wie viel Wachstumspotenzial hat China denn? Was könnte das, könnte das irgendwie zu einer Art Verschiebung in der Priorität von großen Publishern oder eben auch von Konsolenherstellern führen? Wie sieht es zum Beispiel auch aus mit der chinesischen Entwicklung oder asiatischen Entwicklergemeinde allgemein aus? Was entwickeln die denn? Haben die denn auch Anspruch, irgendwie auch global tätig zu werden? Haben wir denn vielleicht irgendwann mehr als nur, naja, wir haben westliche Entwickler und japanische Entwickler, sondern halt auch chinesische oder thailändische Entwickler, die dann auch Sachen machen, die auch für uns im Westen vielleicht relevant sind. Und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein super spannendes Thema, dass man diskutieren kann. Ich freue mich auf dieses Hauptthema. Ja, definitiv. Und wir können ja auch gleich so ein bisschen einsteigen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen eben übergangsweise von der News zusammengefasst. Es geht eben gerade genau darum, dass wir jetzt natürlich das als Aufhänger nehmen, die Konsolen. Aber trotzdem merkt man einfach natürlich, erstens, China ist jetzt schon ein riesiger Markt. Das ist vielleicht nicht ganz so, wie es jetzt früher in anderen Märkten zum Beispiel der Fall war, wenn wir es historisch betrachten, sondern China ist jetzt schon riesig, wie du schon gesagt hast. Ich meine, ne, gerade Gaming, was auf dem PC angeht, MMOs und so ein Kram, super viel MOBA auch. E-Sport-Szene ist mittlerweile viel relevanter geworden, China. All das ist natürlich jetzt irgendwie schon vorhanden und entsprechend Zeichen ist der Konsolen-Launch auch noch ein Stück weit einfach nur so ein, sagen wir mal, so ein zusätzlicher Ansatzpunkt, aber auch gerade eben über MOVA wollen wir reden. Aber ich würde sagen, wir steigen vielleicht einfach gleich direkt tatsächlich mal mit den Konsolen ein. Ich glaube, tatsächlich so ein bisschen historisch gesehen ist es auch ganz interessant, wenn man sich eben anguckt, alles, was wir jetzt tun, ist ja eben hauptsächlich Spekulation. Gerade wenn wir über Konsolen reden, wir wissen natürlich nicht, wie das Ganze letztendlich da laufen wird. Wir haben erste Verkaufszahlen oder zumindest grobe Verkaufszahlen aus China, wo man schon sehen kann, so mega richtig krass gut verkaufen sich nicht, dafür aber trotzdem läuft die PlayStation 4 zumindest besser derzeit, als die Xbox One das läuft. Ich meine, das hat natürlich mit vielen Faktoren zu tun, da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. Aber trotzdem, wie gesagt, es geht jetzt so langsam los und wir spekulieren es relativ viel, das heißt also, das ist jetzt ja so ein bisschen der spekulative Teil. Historisch gesehen ist halt einfach ganz interessant, wenn man immer ansieht, was das letztendlich in der Vergangenheit bewirkt hat, wenn sich neue Märkte geöffnet haben. Wir haben am Anfang halt eben diese ganzen, die ersten Kinderschritte quasi, was industriemäßig angeht, eben der erste Atari und so ein Kram, alles was in den USA letztendlich war, so 70er, 80er Jahre, dann eben Anfang der 80er Jahre der große Crash, was Atari anging, dann kam eben der große japanische Markt, der plötzlich dann auch den Westen ein bisschen überschwemmt hat, trotzdem aber noch sehr, sehr japanzentrisch war und auch ganz Jahre, viele Jahre lang geblieben ist. Ich meine, bestes Beispiel sind Sachen wie Final Fantasy, Dragon Quest zum Beispiel, das als Dragon Warrior viel später dann auch erst erschienen ist. Super viele Dinge, die nie geportet wurden. Berühmt-berüchtigt Mother zum Beispiel und solche Geschichten, die dann Ewigkeiten gebraucht haben. Das heißt also, der japanische Markt, der dann so ein bisschen das Nonplusultra war, was Spiele anging, und eben der ganze Westen, der so ein bisschen außen vor war, der irgendwie seine eigenen Titel gekriegt hat, beziehungsweise manche Sachen eben wesentlich später erst geportet gekriegt hat. Und das hat sich letztendlich erst geändert, eigentlich als Microsoft dann dazugekommen ist. Da hat sich dann plötzlich wieder ein neuer Markt aufgetan. Klar waren die USA letztendlich da nicht raus. Es gab auch einige Produzenten, die damals dann schon für Super Nintendo und sowas Spiele produziert haben. Aber trotzdem war dann plötzlich mit Microsoft dann ein Player da, der dann auch den japanischen Markt ein bisschen dazu gezwungen hat, globaler und international zu denken und zu handeln auch. Und das hat man natürlich auch ganz klar gemerkt. Eben seitdem wir Microsoft dabei haben, reden wir eigentlich von den großen drei und von einem globalen Videospielmarkt. Klar, Japan ist immer noch so ein bisschen so sein eigenes Ding. Definitiv, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, aber grundlegend hat man schon das Gefühl, da hat sich jetzt sehr viel geöffnet. Und entsprechend, wenn man das jetzt eben weiterdenkt und sagt, okay, jetzt öffnet sich dann eben China für den ganzen Markt. China ist riesig, China ist schon bereits spieleraffin. Da könnte einiges gehen, definitiv. Wie ich schon gesagt habe, letztendlich glaube ich, läuft die PlayStation da gerade derzeit ein bisschen besser. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Hauptsächlich auch, weil die PlayStation im Vergleich zur Xbox One auch komplett anders mit dem Region-Lock umgeht. Die PlayStation ist vom Prinzip her eigentlich komplett Region-Free, so wie sie es normalerweise auch ist. Das heißt, sämtliche Spiele, die man im Retail kaufen kann, im Import hauptsächlich eben, sind auch spielbar auf der Konsole. Natürlich ist auf dem heimischen Markt an sich erstmal nicht viel kaufbar. Ich glaube, die ist gelauncht mit 6 Spielen. Super große Probleme, was eben gerade Zensur und dergleichen angeht, was wo wie freigegeben wird. Aber zumindest kann man eben über den Import definitiv Spiele importieren und sie dann auch auf der Konsole spielen. Das Einzige, was nicht geht, ist quasi sich mit ausländischen PSN-IDs anmelden auf einer chinesischen Konsole und umgekehrt eben genauso wenig. Man kann aber ganz normal international mit allen Leuten zusammen spielen. Man kann auf der Freundesliste internationale Leute haben. Das ist alles kein Problem. Bei der Xbox One sieht es einfach ein bisschen anders aus. Xbox One ist tatsächlich fast komplett region-locked. Es gibt keinen Multiplayer zum Beispiel außerhalb Chinas mit anderen eben internationalen Leuten. Man kann eben keine Leute auf seine Freundesliste setzen, die nicht in China sitzen. Das gleiche gilt eben auch für Region Lock, was Spiele angeht. Das heißt, die ist wesentlich limitierter. Und ich glaube, du hast vorhin ein paar Zahlen genannt. Ich glaube, es war irgendwie so, dass sich die PlayStation in der ersten Woche so viel verkauft hat wie... Ja, also im ersten Monat sich so viel verkauft wie die Xbox One in 7 Monaten. Dazu muss man sagen, das ist vor allem deswegen wichtig. Also ich weiß, dass Microsoft, glaube ich, vor ein paar Monaten jetzt beschlossen hat, den Region Lock komplett zu entfernen. Aus ihren chinesischen Konsolen. Das Problem natürlich, bei Launch war es halt drin. Die Xbox One ist auch teurer gewesen als die PlayStation 4. Mittlerweile hat auch Microsoft da reagiert und den Preis gesenkt. Aber auch da kann man sagen, Microsoft hat den Launch vielleicht ein bisschen verpatzt. Das Region Free war in dem Sinne ist für viele chinesische Konsumenten wichtig, weil es natürlich trotzdem dann Spiele gibt, die sie dann irgendwie über, sagen wir mal, Grauzonen dann irgendwie doch noch kriegen können. Also über Hongkong kann man ziemlich viel importieren, ja. Und GTA 5 ist, glaube ich, da so eines dieser Paradebeispiele. GTA 5 ist halt nie im Leben in China legal erhältlich. Aber wenn du eine Region-Free-Konsole hast, dann gibt es kein Problem, das eigentlich sich aus Hongkong irgendwie zu besorgen und dann trotzdem GTA 5 zu spielen. Ja. Deswegen war diese Policy ziemlich wichtig. Manche vermuten auch, dass das dafür gesorgt hat, dass die PS4, die ursprünglich im Januar launchen sollte, sich um 2 Monate verzögert hat, weil Sony sich mit der chinesischen Regierung noch in Verhandlungen war, wie offen Sony die PlayStation 4 in China gestalten darf. Wie offen nicht. Was interessant ist, die PlayStation Vita übrigens so als Randnotiz ist auch in China erhältlich. So erste Verkaufszahlen sprechen irgendwie davon, dass, glaube ich, sich alle drei Konsolen, wenn man sie zusammenzählt, so, weiß ich, so 200 bis 300.000 Kopien abgesetzt haben. Man erwartet so bis Ende des Jahres vielleicht so 500.000. Was natürlich auch gerechnet auf die chinesische Bevölkerung natürlich fast gar nichts ist. Man natürlich auch da dementsprechend auch natürlich auch noch sagen muss, der Preis ist halt auch für einen, nicht für jeden, sag ich mal, normalen Chinesen jetzt unbedingt erschwinglich. Also es gibt schon einen Grund, warum Chinesen auch immer noch sagen, naja, der PC ist halt immer noch in dem Sinne sinnvoller, selbst wenn man keinen eigenen PC hat. Erstens, die meisten Spiele mittlerweile sind eh Free-to-Play, League of Legends und das weiter und die ganzen MMOs ja auch. Und wenn du gar keinen PC hast, dann gehst du halt ganz billig in diese zahlreichen Internetcafés, die es in China gibt und zahlst für super wenig Geld, kannst du so lange spielen, wie du willst. Ja. Dementsprechend ist das da natürlich immer noch was anderes. Aber es gibt natürlich auch Leute, die natürlich schon lange Zeit Fans eben von spezifisch Konsolenspielen sind. Die sind natürlich jetzt froh, dass man einfach auch ja ganz offiziell Konsolen erwerben kann, auch als in der Vergangenheit. Und man hat ja auch gemerkt, dass tatsächlich auch Sony und Microsoft das ein Stück weit ernst nehmen, natürlich hauptsächlich Sony. Ich meine, Sony ist natürlich dann da ein bisschen mehr Home-Turf definitiv, als das für Microsoft der Fall ist, aber zum Beispiel eben die Videospielmesse, über die wir geredet haben, da waren dann Square zum Beispiel war da vor Ort. Es waren auch bekannte Namen aus der Entwicklerszene tatsächlich aus Japan da. Das heißt, allgemein ist einfach, Japan nimmt, glaube ich, den chinesischen Markt da schon relativ viel ernst und das macht ja auch Sinn. Also, richtig, ja. Das macht in dem Sinne auch Sinn. Da nehmen wir, glaube ich, auch mal Südostasien ein bisschen mit rein. Südostasien ist ja auch ein super spannender Zukunftsmarkt, was Videospiele angeht, der auch von seiner Zusammensetzung her ähnlich ist wie China. Also Taiwan vor allem, Singapur, Malaysia, Thailand, das sind momentan so die ganz großen und selbst dann so Staaten wie Vietnam, Indonesien und Philippinen, da ist noch super viel Potenzial drin. Es ist ja eigentlich schon in den letzten Jahren so, dass man beobachten kann, dass die japanischen großen Publisher ja merken, das haben wir auch schon öfter gesagt, dass der japanische Markt, was zumindest traditionelle Konsolenspiele angeht, schrumpft, wird ja von Mobile verdrängt und dass man durchaus zwar auch Wachstumspotenzial im Westen sieht, aber noch viel mehr jetzt auch ein Auge auf Südostasien und auch auf China hat. Was natürlich auch super was auch super offensichtlich ist, wir haben in Westen mittlerweile auch eine recht große, sage ich jetzt auch mal, Anime, Manga, japanische Popkultur Fanbase, aber die ist in Südostasien natürlich noch sehr viel größer. Das kann natürlich an kultureller Nähe liegen und generell, dass da Geschmäcker einfach ähnlich sind. Aber ich weiß halt, dass es gibt mittlerweile riesige Anime-Conventions in Bangkok, in Taiwan, in Hongkong sowieso, in Singapur, wo dann auch große, auch viele japanische Gäste dann immer dabei sind. Vieles wird dann auch immer mittlerweile auch für diesen Markt catered. Zum Beispiel, wer da ganz groß dabei ist, im Videospielbereich, zum Beispiel auch Sega. Da kann man sich im Westen zum Beispiel immer wieder aufregen, dass Sega sich einen Scheißdreck darum kümmert, seine Spiele auf Englisch zu übersetzen. Aber ungefähr alle Spiele, die es von Sega in letzter Zeit groß gab, also sowohl Phantasy Star Nova, als auch Yakuza, als auch die ganze Shining-Serie, alles davon gibt's auf Chinesisch. Ja. Aber nicht auf Englisch. was schon zeigt, dass sie einfach das Gefühl haben, okay, das sind Spiele, mit denen können wir vielleicht im Asien mehr machen. Auch Bandai Namco, God Eater 2, hat eine chinesisch lokalisierte Version gekriegt und wir wissen bis heute nicht, ob es auf Englisch erscheint. Es gibt Spiele, die erscheinen teilweise auf Englisch, also auch in einer englischen Version in Asien. Aber die Version erscheint dann nicht im Westen. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass das Spiel, das mir da vor allem einfällt, natürlich eins von diesen berüchtigten Mädchen in wenig Bekleidung und Dungeon Crawler Spiel ist, wo sich vielleicht der Publisher gedacht hat, naja, im Westen wird das eh nur für mehr, sage ich mal, Stress sorgen als jetzt in Asien. In Asien ist es denen scheißegal, wie das ist. Die freuen sich darüber. Ja. Und letztens macht das deswegen auch Sinn, dass sie dann eben da diesen Markt immer noch stärker einsteigen und deswegen glaube ich, Konsolen wird auf jeden Fall eine größere Rolle spielen in all diesen Märkten, auch in China zwangsweise, aber ich glaube, so das richtig große Ding wird auf jeden Fall in beiden Märkten trotzdem Mobile bleiben und auch das ist natürlich für die Japaner immer gut, weil auch japanisches Mobile-Design natürlich auch durchaus Anklang in Ostasien findet, überall. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also ich glaube tatsächlich ist es interessant zu sehen, halt jetzt zu gucken und das ist eben so ein bisschen das, was natürlich für uns hauptsächlich interessant ist, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, was ja durchaus wahrscheinlich ist, dass eben auch gerade der MOBA-Markt größer wird. Haben wir schon oft genug gesagt, wir persönlich sind am MOBA-Markt nicht ganz so sehr interessiert. Das kann sich natürlich auch in Zukunft ändern, je nachdem, wie viel dann da tatsächlich investiert wird, wie groß das Ganze wird und wie qualitativ hochwertig dann irgendwann noch die Spiele sind. Kann sich das natürlich noch durchaus ändern, aber ich glaube jetzt einfach derzeit ist es halt so ein bisschen so. Interessant ist natürlich dann hauptsächlich einfach die Geschichte, zu sehen, dass gegebenenfalls einfach trotzdem halt so ein bisschen auch im hardcoreigen Bereich eben ein bisschen was passieren kann, dass man eben jetzt einfach ein bisschen mehr Austausch vielleicht einfach hat. Es gibt Entwicklerteams in China, die können hochwertige Spiele produzieren, das wissen wir. Super viele der MMOs, die da rauskommen und so ein Kram, zeigen zumindest in der Hinsicht große Expertise. Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie da hingehen muss und diesen Leuten was beibringen. Es gibt genug Leute, die das Spiel entwickeln können. Es gibt durchaus auch einen Markt eben für westliche oder zum Beispiel auch gerade für japanische Spiele, das heißt also auch für ausländische Spiele. Allein wenn man sich eben dann daran orientiert, könnte es natürlich schon sein, dass einfach auch Entwickler jetzt mal ein bisschen davon weggehen, dass sie eben einfach nur das 3000ste Free-to-Play-MMO entwickeln, sondern eben Spiele, die auch im Westen oder zum Beispiel in Japan funktionieren könnten. Und das wäre natürlich übertrieben spannend zu sehen, was eben denn so ein neuer Markt, der aber schon so viel Expertise besitzt tatsächlich, dann eben auch auf die Beine stellen kann, was dann eben kommt. Ich meine, wir haben es mit Korea gesehen. Korea ist natürlich jetzt nochmal ein sehr besonderes Beispiel. Es ist ähnlich wie Japan, die natürlich dann eine Sonderstellung haben, weil sie einfach schon viel länger und auch ganz anders involviert sind in diesem ganzen Bereich. Natürlich ist in Korea das hauptsächlich eben zum Beispiel der E-Sports-Bereich, aber in der Hinsicht zum Beispiel sind sie absolute Vorreiter. Super viele der Grindy-MMOs, die man eben so als typisch asiatische MMOs bezeichnet, kommen eben auch aus Korea. Und es ist schon ganz interessant zu sehen, definitiv. Und da wäre ganz interessant zu sehen, wie eben dann gerade in China, wo man so ein breit gefächertes, großes Spektrum hat, so viele Millionen von Menschen, dass man einfach mal sieht, halt, wie reagiert der Markt da drauf, was ist eben zum Beispiel an westlichen Marken zum Beispiel auch beliebt. Wir haben schon damals über GTA 5 geredet, total abstrus, in Japan riesig erfolgreich, hat keiner groß mitgerechnet, glaube ich, dass so ein Spiel in Japan so gut funktioniert. Könnte mir auch vorstellen, dass sowas zum Beispiel auch in China relativ gut funktioniert, eben so universelle Spiele, die halt einfach, ne, die laufen. Und dann man gegebenenfalls in Zukunft vielleicht einfach noch eine etwas größere Öffnung hat, vielleicht ein bisschen weniger eben restriktive Möglichkeiten auch dazu entwickeln. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es halt einfach super spannend ist. Ich meine, es ist halt ein riesiger Markt, der bisher ein bisschen außen vor war. Ich glaub, wir hatten nichts mit denen zu tun, die nichts mit uns. Ich meine, letztendlich ist es halt aber natürlich auch so, dass wir haben es nicht, es gibt einen ganz neuen Thread auf NeoGAF. Es gibt einen Typen auf NeoGAF, der sich extrem viel mit dem chinesischen Markt beschäftigt und auch immer wieder super viele sehr interessante Analysen rausgibt. Und momentan sieht es halt so aus, wenn man halt Spending anschaut zum Beispiel. Es ist halt so, wenn man es mit Amerika vergleicht, der durchschnittliche Amerikaner oder der amerikanische Spieler gibt im Jahr $80 für Spiele aus. Und auch da ist mir erstmal aufgefallen, Mann, der durchschnittliche Spieler gibt $80 aus. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich im Jahr ausgebe, aber egal. Und in China wird halt durchschnittlich momentan halt nur $10 ausgegeben ungefähr. Das heißt, diese ganzen hochqualitativen Spiele, also AAA-Titel, die natürlich dann auch dementsprechend dann auch was kosten, vor allem auf Konsolen, da ist halt immer so eine Frage, ich glaube auch die chinesischen Entwickler wissen, sie entwickeln vor allem dann auch erstmal für den chinesischen Markt. 75% der Spiele, die in China gespielt werden, sind auch von chinesischen Entwicklern. Ja. Dass diese Spiele, also auch von den Kosten her, natürlich in keinster Weise momentan für sie realistisch sind. Ja, das stimmt. Und das andere Ding ist natürlich auch, also ich weiß auch, der ein Typ von der chinesischen Regierung, der eben mit dieser Sache vertraut ist, der eben auch die Ankündigung verkündet hat, dass eben jetzt der Konsolenmarkt sozusagen komplett offen ist in China, der meint halt auch, ja, wir wollen auch, dass unsere eigenen Entwickler natürlich mehr expandieren, vor allem erstmal in Richtung Südostasien, weil natürlich auch vor allem unsere Entwickler sowohl im MMO-Bereich als auch vor allem im Mobile-Bereich jetzt super viel Expertise haben. Ja. Und das dort auch groß wird und durchaus beliebt ist. Er hat aber auch eingeräumt, das große Problem der chinesischen Entwicklerszene momentan ist, dass relativ wenig Kreativität in der Szene ist. Also sie hat gesagt, wir haben super viel Quantität, aber super wenig Qualität. Wir haben zu viele Copycats einfach. Also dieses klassische, keine Ahnung, der millionste Pokémon-Klon, der aussieht wie Pokémon, aber kein Pokémon sein will. Ja. Und so weiter. Also, dass einfach viel sozusagen nachgemacht wird, aber keine eigene, so richtig eigene Identität entwickelt wird. Und dass das natürlich auch vor allem, da wo ich mir noch überlegt habe, das ist natürlich im Mobile-Markt immer ein bisschen schwierig. Der Mobile-Markt lebt halt einfach von diesen Dingen. Ja, es gibt dann vielleicht einmal einen, der hat dann irgendwie gerade die zündende Idee, wie halt, keine Ahnung, wie hieß dieses Flappy Bird-Dings? Ja, Flappy Bird. Und dann gibt's tausende von denen. Ich glaube, sich im Mobile-Markt mittlerweile sich richtig was Individuelles rauszupicken, ist mittlerweile super schwierig. Macht ja auch Sinn. Das Problem ist im Mobile-Markt natürlich auch, dass die Spielmechanik nicht allzu komplex werden kann. Das limitiert dich halt auf relativ wenige bereits schon gedachte Ideen. Das macht ja auch Sinn. Zwei Sachen. Also zum einen, das, was du als allererstes gesagt hast mit den $10, das muss man natürlich dann auch in relativ gesehen sehen. Ich weiß ja nicht, ob das Ganze angepasst wurde. Ist das entspricht $10 nach amerikanischem Standard oder ist es einfach nur wirklich $10 umgerechnet, weil $10 natürlich an China wesentlich mehr bedeuten als, ne, in USA zum Beispiel. Das heißt, ist das noch relevant? Und zum anderen natürlich einfach auch die Sache, allgemein ist natürlich das sowieso mit den Konsolen derzeit in in China schwierig. Du hast natürlich eine aufsteigende Mittelschicht. Trotzdem, wenn du das anguckst, das haben wir schon oft genug gesagt, ja, China hat krasses Wachstum, auch wenn das natürlich derzeit ein bisschen am Einbrechen ist. Aber relativ gesehen, Bruttoinlandsprodukt und allgemein Wertigkeiten ist natürlich was ganz anderes. Diese durchschnittliche Chinese, der im guten Mittelstand lebt, verdient natürlich trotzdem im Durchschnitt wesentlich weniger als jemand, der hier im Westen halt eben das Ganze angeht. Und trotzdem muss man natürlich dann sehen, dass die Konsolen eben umgerechnet ungefähr $300 kosten beide. Das heißt also, $300 für jemanden, für den $300 logischerweise wesentlich mehr bedeuten als bei uns im Westen, ist natürlich immer noch ein Rieseninvestment. Das ist natürlich nicht mehr ganz so krass, die Schere, wie das früher mal war, aber trotzdem muss man schon sagen, die Konsolen sind verhältnismäßig immer noch ziemlich teuer. Das muss natürlich dann jetzt erstmal die Zeit zeigen, wie sich dann die nächsten Jahre das entwickelt, wie dann eben auch der Standard steigt, wie die Löhne steigen, wie dann gegebenenfalls eben auch allgemein quasi die Liquidität der Leute aussieht, ob das dann eben irgendwann mit dem Westen vergleichbar ist. Viele Leute sagen ja jetzt schon, letztendlich das große Problem, was die chinesische Wirtschaft derzeit hat, ist, das große Export-Ding läuft nicht mehr ganz so. China ist mittlerweile auch zu teuer geworden. Viele Leute gehen jetzt eben in die kleineren Nachbarländer, wo das Ganze eben noch nicht so weit entwickelt ist. China als Produktionsstandort ist nicht mehr ganz so attraktiv, wie er noch vor 2, 3, 4 Jahren war. Und das merkt man natürlich auch. Das bedeutet natürlich aber auch einfach, der Lebensstandard steigt. Und das würde natürlich auch bedeuten, irgendwann ist natürlich auch mehr Geld für sowas übrig. Derzeit ist es noch ein bisschen schwierig. Gerade wenn eben ausländische Konsolen eben fast so viel kosten, wie sie auch im Ausland kosten, aber man selbst halt in China eben im Verhältnis wesentlich weniger verdient. So, dass halt $10 natürlich auch schon einfach wahrscheinlich realistisch gesehen ein bisschen mehr sind als $10 jetzt zum Beispiel. Sicherheit. Es geht ja nicht darum, dass in China vor allem natürlich die Leute überhaupt Geld ausgeben, sind natürlich eher Hardcore-PC-Spieler. Im Mobile-Markt kannst du in China momentan auch, da gehen die Leute auch nicht so viel Geld aus. Also das ist ja letztendlich, glaube ich, was diese Großproduktion halt immer angeht, ist halt immer so die Sache. China ist halt, wird halt in einer Ära sozusagen videospielaffin, in der es super viele Möglichkeiten gibt, für umsonst Spiele zu spielen. Absolut, das hatten wir hier weder in Europa noch in Japan noch in Amerika. Selbst wenn du mit Arcade aufgewachsen bist, da konntest du ja noch viel mehr Geld für weniger Spiel ausgeben an sich, als du das heutzutage kannst. Und ich glaube, wenn du dich dann erstmal daran gewöhnt hast, ist es, glaube ich, weiß ich nicht, inwiefern du jetzt wirklich eine große Masse davon überzeugen kannst, wo der Mehrwert darin liegt, sag ich mal, ein $40-Spiel, ein Vollpreistitel sozusagen, zu entwickeln und dann auch zu verkaufen und die Leute dazu zu bringen, das dann auch zu kaufen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, wenn du halt einmal das Gefühl hast, naja, ich kenne halt diese Spiele, die halt fast nichts kosten, machen mega viel Spaß, ich kann damit ewig viel Zeit verbringen und es kostet mich fast nichts. Das ist ja auch die Sache. Ich meine, viele Leute sind natürlich auch deswegen funktioniert das ganze Prinzip auch so gut, allgemein funktioniert deswegen Free-to-Play-Spiele so gut, weil eben diese Mikrotransaktionen für die meisten Leute ein viel kleineres Problem sind. Für $50 oder $60 ein Spiel zu kaufen ist natürlich was ganz anderes, als wenn du ein Spiel schon seit 3 Monaten spielst und immer mal wieder so ein paar Dollar reinsteckst. Und das ist natürlich auch sowieso die ganze Sache. Relativ gesehen spielen krass viele Chinesen World of Warcraft. Das bedeutet natürlich aber viel weniger Umsatz. Wir können ja auch nicht, ich meine, das ist natürlich auch immer so eine Classic Misconception, auch heutzutage noch, gerade aber auch zu Hochzeiten. 12 Millionen Abonnenten WoW bedeutet nicht 12 Millionen mal $13. Sondern da ist locker die Hälfte von irgendwo in China und die bezahlen halt für so ein Abo $2 im Monat maximal, was natürlich nicht realistisch wäre, von denen die gleichen $12 zu verlangen. Und so ist es ja mit allen Spielen letztendlich. Auch League of Legends zum Beispiel ist ja in China mittlerweile auch riesig, riesig, riesig. Die verdienen natürlich aber im Verhältnis trotzdem wesentlich weniger, weil natürlich auch entsprechend deren Preise angepasst sind. Und das gilt natürlich allgemein auch für ganz China. Das heißt, also klar, für den westlichen Entwickler ist natürlich nochmal was ganz anderes. Halt die Frage, inwieweit wollen wir denn wirklich in China expandieren? Können wir denn wirklich Vollpreisspiele produzieren, die wir dann entsprechend auch in China verkaufen, damit der Wert sich einstellt, den wir dafür brauchen? Wie gesagt, aber andererseits, China ist nur ein wachsender Markt, der Lebensstandard steigt immer weiter. Das Gedankenspiel ist super spannend zu sagen, okay, wir haben jetzt die Konsolen, die sind relativ vorsichtig in Verhalten gestartet, trotzdem sind sie da, trotzdem scheint es so, als ob zum Beispiel gerade Sony sich Mühe geben will, vielleicht auch wirklich in den Markt was abzubekommen, was auch total Sinn macht. Wenn es nicht eben der Konsolenmarkt ist, dann haben wir zum Beispiel den Mobile-Markt, der riesig ist, auch in den ganzen anderen kleinen Ländern, über die wir jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen genauer reden wollen. Und der ist in Japan eben gerade auch derzeit riesig, auch im Westen passiert ja viel, das heißt, wenn man eben nicht über die Konsolen klassisch den Weg in den Markt findet, dann eben zumindest vielleicht über Mobile-Spiele. Und das würde ja trotzdem, letztendlich geht es ja darum, ob sich eben der Markt in China und die ganze Industrie ein bisschen in Richtung Westen öffnet, vielleicht einmal ein bisschen mehr orientiert in die Richtung ist, sich dafür auch mehr interessiert und eben wie umgekehrt eben dann so ein bisschen uns mehr auch für den Markt interessieren. Insgesamt ist einfach zu sehen, dass da theoretisch halt ein neuer Teil des internationalen Marktes draus werden könnte, der allein durch seine Größe riesige Relevanz haben könnte und das ist natürlich dann einfach super interessant, mal darüber nachzudenken, was könnte das eigentlich letztendlich bedeuten, was könnte da alles passieren theoretisch. Ich habe das Problem immer mit dieser vernetzten sagen wir mal, Videospielindustrie, was Mobile angeht, ist immer das Gefühl, Mobile ist mittlerweile, nur wenn ich den Westen allein schon anschaue, ist es so ein riesiger Clusterfuck aus allem Möglichen. Es ist schwer, da die Übersicht zu behalten. Wenn ich dann Japan noch dazu zähle und dann sage, okay, jetzt kommen mir jetzt mittlerweile auch einige japanische Handyspiele oder Mobile-Spiele auch hier rüber, habe ich trotzdem das Gefühl, wenn ich beide Märkte einfach zusammenlegen würde, hätte man aus wenig Übersicht ungefähr gar keine Übersicht. Wenn wir dann noch den chinesischen und südasiatischen Mobile-Markt mit reinnehmen, hat man, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das Problem im westlichen Mobile-Markt ist tatsächlich derzeit, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, der Vorteil des japanischen Marktes ist die typische Kohärenz, die du im japanischen Markt fast immer findest. Und das ist, es sind nicht 100 Milliarden kleine Firmen, die innerhalb von einem halben Jahr zu Weltruhm aufsteigen und sterben, so wie das im Westen bei uns der Fall ist. Ich meine, Zynga, Social Games, die haben das alles tausendmal gehabt. Klar, es gibt so ein paar konstante Sachen, aber keine Ahnung, Clash of Clans kommt von irgendeinem kleinen winzigen Studio, ist mega erfolgreich, wird aufgekauft, produzieren nie wieder ein erfolgreiches Spiel, werden schnell wieder abgestoßen, da kommt der nächste Typ. Weißt du, was ich meine? Es ist halt sowieso allein schon deswegen die Übersicht schwer zu behalten ist, weil es eben keine kohärenten Videospielentwickler wirklich in dem Bereich gibt. Klar, es gibt Leute, die bleiben in der Industrie, die arbeiten halt für andere Leute und immer wieder, aber du hast nicht eben diese Vision von einer Firma, nicht den einen großen Entwickler, der einen Hit nach dem nächsten produziert, sondern es ist derzeit immer noch sehr glücksabhängig, wohingegen ich das Gefühl habe, in Japan ist es wie immer ein bisschen kohärenter, da gibt es eben die Firmen, da gibt es dann auch Fans, die einfach Fans von der Firma sind und sich das nächste Mobile-Spiel von denen holen, ob das jetzt eben qualitativ gesehen daran kommt oder nicht, also da gibt es wesentlich mehr einfach durchgehende Qualität und auch einfach große Namen, die einfach dort in der Industrie ein Stück weit bleiben, wohingegen sie im Westen tatsächlich einfach so alltagsfliegend geprägt ist. Es ist sehr kurzweilig alles. Es sind sehr, wie gesagt, Firmen, die kurz zu sehr großem Geld kommen und dann eben relativ schnell auch wieder verschwunden sind. Und diese Kohärenz, die fehlt dem Westen noch so ein bisschen. Und das ist halt dann so ein Ding, dass natürlich Japan da, in der sich das Gefühl ein bisschen überblickler, also ein bisschen einfacher zum Überblicken macht und ein bisschen, ja. Aber das Problem ist natürlich auch einfach, letztendlich, diese ganze Kultur ist halt die Wegwerfkultur. Das sind halt Spiele, die extrem billig produziert werden, die nicht lang motivieren und schnell wieder wechseln, natürlich im Idealfall billig produziert und trotzdem lange motivieren, wie zum Beispiel so die Clash of Clans oder so ein Kram, dass der dann sich wirklich über ein, zwei Jahre dann tatsächlich hält, obwohl es ein relativ einfaches Spielprinzip ist. Aber Flappy Bird war halt nach einem halben Jahr wieder verschwunden und egal, genau dasselbe mit Angry Birds, einer dieser Riesentitel letztendlich, das typische Moorhuhn-Phänomen, die Dinger ploppen auf, die bleiben eine Zeit lang und sind dann wieder weg und allein deswegen, für mich persönlich, ist einfach super schwer, einfach auch die Übersicht zu behalten, was eben Spiele wirklich angeht auf dem Markt. Was ist denn gerade interessant? Ich denke, es ist halt auch natürlich auch in dem Sinne schwierig, dann wenn man jetzt das Potenzial chinesischer Entwickler anschaut, auch wenn sie sagen, wir müssen ja nicht unbedingt für den chinesischen Markt entwickeln, sondern eben auf globaler Ebene und da lohnt es sich vielleicht auch eine etwas teure Produktion zu entwickeln. Da ist natürlich schwierig, wie gesagt, sie fangen halt ungefähr bei Null an. Sie haben in dem Bereich, also selbst kreativ so tätig zu werden, auch mit diesem Budget relativ wenig Erfahrung und treffen natürlich auf alteingesessene, große westliche Publisher, die ja halt genau wissen, wie dieser AAA-Markt momentan im Westen läuft und funktioniert. Weswegen ich auch das Gefühl habe, es wird vielleicht irgendwann kommen, aber momentan glaube ich nicht, dass es da irgendeine chinesische Schule gibt, das bereit wäre, dieses Risiko einzugehen, weil es ist ein super schwerer Markt für sie, es ist Neuland, es ist super teuer auch schon jetzt, also wenn du halt wirklich mit den ganz Großen konkurrieren willst, dann brauchst du halt sehr viel, viel, viel Kohle. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, dass viele chinesische Entwickler auch sehr erstmal gut daran tun, dann erstmal im Mobile-Bereich zu bleiben, wo das Risiko relativ, sag ich mal, besser zu überblicken ist und sich dann auf den südostasiatischen Markt zu konzentrieren. Was ich übrigens auch noch sagen wollte, ist, was ja auch interessant ist, wir haben jetzt diese Öffnung der Konsolen und wir haben jetzt auch über Sony und Microsoft geredet. Was macht Nintendo? Ja, absolut. Ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, nur ganz kurz will ich noch zum letzten Punkt, den du gesagt hast, was sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass es besonders realistisch ist zu sagen, dass tatsächlich große AAA-Titel rauskommen können. Was ich halt interessant finde in der Hinsicht ist halt zum einen, ich glaube, dass da durchaus kreatives Potenzial in China vorhanden ist. Ich glaube, es halt gerade die Leute dazu so ein bisschen fehlen, weil die bisher noch nicht viel mit der Videospielentwicklung zu tun hatten, weil es eben hauptsächlich um reines, also es ging ja hauptsächlich um technische Arbeit. Also ein Spiel zu kopieren ist nicht besonders kompliziert. Es ist halt rein mechanisch, es ist Fleißarbeit letztendlich. Das heißt also, es sind noch nicht wahnsinnig viele kreative Leute wahrscheinlich in der Industrie drin, aber je größer das wird, je interessanter das wird für die auch und je mehr die vielleicht auch ein bisschen ihre eigene Identität entwickeln und damit rechne ich dann doch schon relativ fest, desto eher kommen natürlich auch, glaube ich, einfach Leute mit entsprechender Expertise rein halt eben. Die Leute, die das ein Stück weit als Kunst betrachten, die halt eben damit kreativ arbeiten wollen. Was natürlich dann, finde ich, ein großes Potenzial birgt und dann hast du natürlich einfach auch gerade durch diese ganze internationale vernetzte Szene natürlich das große Problem mit AAA-Titeln, die ja aber sowieso unrealistisch sind, wie wir gerade schon gesagt haben, allein was Budget angeht. Aber du hast halt eben zum Beispiel Geschichten wie, keine Ahnung, du hast Indie-Spiele, du hast internationale Plattformen, du hast nicht kein großes Problem, glaube ich, tatsächlich auch mit Steam zusammenarbeiten und gewisse kleine Spiele dann auch da rauszubringen. Das heißt, auch jetzt schon kreativ im kleinen Rahmen arbeiten ist, glaube ich, kein Riesenproblem, würde ich behaupten. Ist natürlich trotzdem die Frage, wie das letztendlich läuft, worauf es hinaus hat, ob da überhaupt ein Bewusstsein für herrscht, ob das überhaupt die Leute wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade im kleinen Rahmen, wie gesagt, so ein bisschen im Indie-Budget-Bereich quasi, kann ich mir schon vorstellen, dass da einiges passiert. Aber klar, das ist natürlich jetzt, wie gesagt, auch immer noch große Spekulation. Aber genau, Nintendo, ja, du wolltest ja gerade, ich wollte dann nur kurz nochmal das anmerken quasi. Ja genau, Nintendo ist ja auch noch ganz interessant, weil wir haben ja jetzt ja schon über Microsoft und Sony geredet, dass die jetzt in China aktiv sind. Aber irgendwie, ja, was sag ich mit Nintendo von den großen drei? Und gar nichts anscheinend. Ja, es ist ganz interessant, weil natürlich wurde auch Nintendo von Journalisten dazu gefragt, wie sie denn den chinesischen Markt sehen und ob sie denn vielleicht auch vorhaben, mit der Wii U, also ihre aktuellen Konsole, denn auch auf den Markt dann eben ja sich breit zu machen. Und ja, es gab auch eine Aussage von Reggie, also dem Präsident von Nintendo of America, der hat gesagt hat, ja, das ist natürlich ein Markt, den wir sehr stark beobachten und wir glauben auch, dass es da ähnlich hohe ja, Businessmöglichkeiten gibt, wie halt zum Beispiel auch in Brasilien. Man muss aber immer ein bisschen vorsichtig sein, muss halt gucken, dass dann auch die Regierung dann eben das irgendwie unterstützt, dass das als eine Form von ja, Entertainment gilt, die irgendwie unterstützenswert ist. Und man müsse halt auch irgendwie erstmal sicher gehen, dass das, was man anbietet, auch von den dortigen Konsumenten auch als etwas angenommen wird, was irgendwie wert ist, Geld dafür auszugeben. Ja, also das ist einfach noch ein bisschen schwierig. Also das war eine sehr diplomatische Antwort. Ja. Aber man hat schon das Gefühl, okay, sie sind super vorsichtig, sie wollen auf jeden Fall erst ganz sicher sein, dass das irgendwie funktioniert, bevor es sie irgendwie auch dort sein wollen. Sie deuten immer wieder darauf hin oder sie haben darauf hingewiesen, dass sie ja dann auch erst in Brasilien jetzt gestartet sind und dass das auch anscheinend auch relativ viel Ressourcen verbraucht und mit China sind sie noch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass vielleicht einfach auch kein Vertrauen daran haben, dass die Wii U vielleicht in China erfolgreich sein könnte oder vielleicht sie dann einfach warten, bis der NX jetzt eben kommt und dann sie sich eben dann erst auf den chinesischen Boden begeben. Weil an sich würde ich halt sagen, naja, Nintendo hat halt den Vorteil gegenüber Sony und Microsoft, dass alle ihre Spiele an sich völlig unabhängig von Region, Kultur und sonstigem Dings irgendwie Appeal haben. Und ja. Auch natürlich, was Zensur angeht, in keinerlei Weise da gefährdet sind, zensiert zu werden. Ich meine, Nintendo-Spiele sind, glaube ich, in keinerlei Weise irgendwie mit Religion, Politik oder Militär verbunden. Von daher, Zumindest die ganzen großen First-Party-Titel auf jeden Fall nicht, ja. Das stimmt auch, das habe ich auch gedacht. Ich meine, gerade Nintendo hat, glaube ich, den großen Vorteil, absolutes Mass-Appeal zu haben, was fast kein anderer Produzent von sich behaupten kann. Diese Spiele funktionieren so perfekt über alle Kulturen. Ich meine, hallo, das ist halt ein italienischer Klempner, der bla bla bla. Das ist ja schon alles, ne? Das haben wir tausendmal schon gehabt. Ja. Zelda genau dasselbe. Es ist einfach ein so einfaches, generisch gültiges Fantasy-Universum so ungefähr. Also es ist eigentlich alles so perfekt dafür für machbar. Mit Splatoon haben sie auch noch wieder was, glaube ich, vielleicht einfach auch gerade in dem Markt eben wie China, wo es eben viel um E-Sport, kompetitive Multiplayer geht, vielleicht einigermaßen funktionieren könnte. Gerade auch bei jüngeren Smash Spielern. Smash Brothers ist auch so ein Ding. Ich meine, du kannst also sowieso auch allgemein das ganze Family-Ding und so, ne? Ich meine, junge Familien quasi, die halt nur ein Kind haben, das vielleicht dann eh noch verwöhnt ist so, ne? Mittelschicht so ungefähr. Eigentlich ideal eine Nintendo-Konsole, wenn man es mal genau nimmt. Von daher habe ich auch das Gefühl, dass Nintendo gerade was reißen könnte, aber das ist immer das große Problem derzeit eh bei Nintendo. Wir können da nie richtig drüber diskutieren, weil man immer im Hinterkopf haben muss, vielleicht sind da auch einfach Entscheidungen mit drin, die den NX betreffen. Und da wir immer noch nicht wissen, was das ist, was das sein wird, wann das kommt und so, können wir da nicht viel zu sagen. Und weil es natürlich auch Entscheidungen betreffen, die Nintendo betreffen. Und das ist ja auch unser Standardargument, wenn es um Nintendo-Diskussionen geht. Ja, richtig. Was ist mit Nintendo? Ja, keine Ahnung. Die machen halt ihr eigenes Ding. Ja, das stimmt schon definitiv. Naja, insgesamt glaube ich, ist es auf jeden Fall ganz interessant, dass man halt irgendwie jetzt so ein bisschen, wie gesagt, so, es geht auf jeden Fall los, egal was passiert, der Markt öffnet sich und es wird, ob es mobile ist oder nicht, irgendwas wird da demnächst passieren auf jeden Fall. Vielleicht wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen in dem Hinsicht ist es auch mal interessant, wie was auch diese TGS bringt. Ich meine, klar, TGS ist jetzt erstmal interessant auch für den japanischen Markt, ja, wir wissen ja auch, Sony zum Beispiel hat ja jetzt seine Japan-Asien-Sparte zusammengeworfen. Sie hatten letzte TGS auch zwei Pressekonferenzen, was manche vielleicht auch gar nicht gewusst haben. Die eine große, die wir alle verfolgt haben, war halt vor allem die japanzentrische und die auch für den Westen vielleicht relevantere. Aber es gab dann, hatten dann noch eine Pressekonferenz, die dann rein für den asiatischen Markt aussah. Da wurden dann eben zum Beispiel chinesische Lokalisierung angekündigt oder koreanische oder traditional Chinese and English Localizations. Also, und auch dieses Jahr gehe ich einfach davon aus, dass auch dahingehend wahrscheinlich wieder eine zweite Konferenz kommen wird, was auch zeigt, wie wichtig dieser Markt einfach geworden ist. Und einfach mal schauen, wie sich das auch in der Hinsicht entwickelt. Ich habe auch das Gefühl, dass wir auch dieses Jahr wieder einige Lokalisierungsankündigungen für den chinesischen oder koreanischen oder südostasiatischen Markt beobachten werden. Ja, definitiv, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, vielleicht wollen wir dann noch so ein bisschen vielleicht in Richtung Rest Südostasien gehen. Wir haben es ja gerade schon so ab und dann hast du ein bisschen was fallen lassen. Wir können natürlich auch nicht so wahnsinnig viel über alles Mögliche sagen, aber was ist denn mit Singapur, Thailand, Taiwan zum Beispiel, ne, diese ganzen Schwellenländern ein Stück weit oder auch einfach sowieso, ne, Märkte, wo wir wissen, dass da was geht. Wir haben jetzt sowieso der ganze Bereich, ich meine, einfachster Vergleich jetzt, wo du weißt, was wir anfangen können, ist eben der E-Sports-Bereich wieder. Auch da wächst Südostasien allgemein. Die haben eine eigene Liga, in der gespielt wird. Es gibt immer wieder sowas wie Taipei Assassins im League of Legends, eines der ältesten Teams, das überhaupt aus der Region da kommt. Da passiert da definitiv auch was, ne? Also ich meine, vielleicht wollen wir nur so ein bisschen vielleicht auf die anderen quasi Nationen da so ein bisschen eingehen. Das haben wir jetzt noch gar nicht Ja, richtig also gemacht, was ne? auf jeden Fall so an Zahlen vielleicht ganz interessant ist, ich meine, es gibt Prognosen von großen Unternehmen, die eben berechnen so, ja, wie viel Wachstum im Gaming-Bereich gibt es denn vor allem in Regionen. Also da ist China jetzt ausgenommen, weil China da nicht als Region gilt erstmal. Aber wenn man jetzt diese ganzen, sage ich mal, Emerging Regions betrachtet, wie zum Beispiel Lateinamerika oder auch Osteuropa oder eben Südostasien, dann ist Südostasien definitiv ja, der große neue Player wahrscheinlich auch, was eine Region angeht. Also ein paar Zahlen zu nennen, man vermutet, dass der südostasiatische Spielemarkt zwischen 2013 und 2017 um fast 30% steigen wird. Und das übersteigt auf jeden Fall das, was man für Lateinamerika mit 14,2 und für Osteuropa mit 14,7% eben betitelt. Und es gibt da, und ASEAN, wir wissen ja auch, also die ganzen Südostasien-Staaten sind auch momentan schon längst auf jeden Fall im Schwellenlandbereich und entwickeln sich auch immer weiter wirtschaftlich. Es ist vielleicht wenig überraschend, dass dann natürlich die Länder auch am meisten ja, Spiele-Revenue generieren, die natürlich auch am reichsten sind. Da wären zum einen Thailand. Thailand vom Gesamtrevenue her ist Thailand auf jeden Fall am stärksten der ganzen Region, dicht gefolgt von Malaysia und von Singapur. Wobei man dabei aber auch mal sagen muss, dass Singapur vom Pro-Kopf-Ausgabe für Videospiele immer noch am allerhöchsten ist, nämlich ungefähr $190 pro Jahr pro Spieler in Singapur. Also Singapur ist auf jeden Fall auch ein riesiger Gaming-Markt. Ich würde sagen, riesig auch im Vergleich Und gerade, ja. wenn man dann noch sieht, welche anderen potenziellen Länder jetzt momentan auch immer mehr, dann auch vor allem dadurch, dass Smartphones immer billiger und immer ja, einfacher zu bekommen sind, auch auf den Markt schwimmen, wie zum Beispiel Vietnam mit 80 Millionen Einwohnern, Indonesien mit über 200.000 Einwohnern, auch die Philippinen, da kommt immer mehr. Taiwan habe ich auch schon genannt, oder hast du ja auch schon genannt, ist auch riesig mittlerweile im Gaming-Bereich. Und da entwickelt sich auch was. Wie gesagt, auch da natürlich vor allem der PC-Markt ist auch da ähnlich wie in China recht stark, wird auch aber immer weiter von Mobile verdrängt. Und Konsolen haben da im Vergleich zu China zumindest auch noch ein bisschen längere Geschichte. Das heißt, Konsolen sind auch in diesen Ländern schon sehr viel stärker verbreitet als zum Beispiel in China. Wir haben es auch dort noch mit einer ja fast schon noch Japan-affineren Bevölkerung zu tun. Das ist ein großer Faktor, glaube ich, ja. Also Anime und Manga, das habe ich ja vorhin auch schon genannt, sind auch in diesen Ländern ziemlich riesig. Es gibt riesige Anime-Conventions mittlerweile in diesen Staaten. Und eben dieses ganze Art Design, was halt, was für das japanische Spiel ja bekannt sind, kommt auf jeden Fall in diesen Ländern sehr gut an, weswegen wir eben auch in diesen Ländern das Gefühl haben, dass es macht Sinn für japanische Firmen dorthin zu expandieren, wenn sie eben das Gefühl haben, dass wir im eigenen Land eben nicht mehr die große Menge an Spielen erreichen, wie früher mal. Was ja auch Sinn macht, ich meine, Japan hat auch noch Bevölkerungsschwund und so weiter, dementsprechend macht es ja auch Sinn für sie, wenn sie sich nicht komplett im Westen zuwenden wollen, auch sich dahin zu wenden. Und auch für Produzenten, also die Artikel, die ich da dazu gelesen habe, sagen auch, dass es immer mehr Leute gibt, die eben dort auch an der Entwicklung von Videospielen beteiligt sind. Auch da natürlich hauptsächlich Mobile-Spiele. Was halt viele aber auch sagen, was der Vorteil von Südostasien als Standpunkt für sowohl für Videospielentwickler als auch für als Absatzmarkt für Videospiele ist, dass zum Beispiel Singapur, Malaysia und Philippinen extrem viele englisch sprechende Leute haben. Also Ja. in Englisch ist ja quasi neben Chinesisch zum Beispiel in Singapur offizielle Sprache. Philippinen, dadurch, dass sie mal amerikanische Kolonie waren, sind super gut in Englisch. Auch Malaysia hat relativ gute englisch sprechende Bevölkerung. Allein, dass es dadurch sehr viel einfacher ist, dann auch sozusagen als Teil eines keine Ahnung, eines globalen Entwicklersystems auch zu arbeiten. Ich meine, Ubisoft hat, glaube ich, auch in Singapur ein Studio zum Beispiel. Es ist auch sehr viel einfacher für ausländische Entwickler, auch dort ihre Mobile-Spiele zu eben zu vermarkten, weil sie eben keine extra Übersetzung machen müssen. Das ist in China natürlich immer noch anders. In China muss alles ins Chinesisch übersetzt werden, was ja natürlich auch immer mit gewissen Ressourcen verbunden ist. Und dementsprechend ist Südostasien dahingehend noch sehr einfach, auch natürlich keine Zensurprobleme. Die ganzen sozialen Netzwerke, die du auch für das Marketing im Westen benutzt, kannst du auch dort benutzen mittlerweile. Und ja, deswegen Südostasien ist auch ein riesiger aufstrebender Markt, der auch super wichtig wird, ne, in der Zukunft. Auf jeden Fall, definitiv, ja. Und das ist halt eben gerade das Spannende daran. Also ich meine, wir haben natürlich jetzt hauptsächlich über China geredet. Das macht natürlich auch Sinn. Erstens, weil China jetzt eben gerade ein sehr neuer Markt ist, wie du jetzt gerade auch schon ein paar Mal gesagt hast. Manche von denen sind, von anderen südostasiatischen Ländern sind einfach schon auch, ne, einfach Teil des Marktes, einfach bloß nicht so relevant, weil sie nicht ganz so riesig sind. China haben wir natürlich jetzt hauptsächlich, wie gesagt, rausgenommen, weil es aktuell ist und weil es eben auch der größte Markt ist. Aber es ist trotzdem total interessant zu sehen, was da eben gerade passiert. Wie gesagt, auch E-Sports-Bereich, was auch wieder, ich meine, ne, in den meisten dieser Länder ist halt der PC einfach noch ziemlich riesig, was aber natürlich nicht zwangsläufig bedeutet, dass tatsächlich westliche PC-Spiele oder PC-Ports da gut ankommen würden, unbedingt. Und natürlich Mobile wächst eben auch. Ich habe ja das Gefühl, dass halt auch in Zukunft gerade Mobile-Markt eben gut parallel existieren kann. Es wird natürlich bestimmt Leute geben, die dann einfach wirklich abwandern und nur noch Mobile spielen, aber ich glaube, die meisten von denen schätzen dann natürlich trotzdem auch ein Stück weit das, was halt eben ein Spiel richtig, ne, so ein Hardcore-Spiel quasi auch bieten kann. Ich glaube nicht, dass sich das unbedingt gegenseitig den Rang abläuft. Von daher glaube ich, allein ist deswegen da schon doch auch noch einiges an Potenzial definitiv da. Und je mehr es zusammenwächst, je mehr gerade auch Japan. Japan ist ja quasi, wenn man sich das anguckt, letztendlich in dem Bereich mit Abstand das am verbundenste Land mit dem westlichen Spielebereich, das wir da haben halt. Ich meine, Japan hat es natürlich immer noch ein sehr eigener Markt, aber trotzdem gibt es halt eben diese Verbindung zum westlichen Spielemarkt. Und je weiter Japan da vordringt, glaube ich, desto eher wird es auch realistisch, dass eben der Westen da so ein bisschen vordringt und desto eher öffnet sich das vielleicht auch irgendwie interessenmäßig. Und ich glaube schon, dass da definitiv noch super viel Potenzial da ist. Muss man jetzt ja mal abwarten. Wie gesagt, der Mobile-Markt ist eh so das große Fragezeichen derzeit für uns alle. Der ist ja im Westen genauso wie in Südostasien, genau wie überall einfach mittlerweile riesig. Ich glaube, die einzigen, die da so ein bisschen rausfallen, ist Osteuropa, gerade Russland, die immer noch ziemlich hardcore einfach Videospiele spielen, wo Mobile, glaube ich, noch nicht ganz so relevant ist, aber ich glaube, im ganzen Rest der Welt mittlerweile kann man das mehr abstreiten. Südostasien hast du natürlich auch, generell Asien natürlich immer auch das gleiche Prinzip von, du hast da relativ weite Wege zur Arbeit, also Pendeln dauert relativ lange. Auch das Auto ist noch nicht in dem Sinne so verbreitet, auch nicht so praktisch, einfach deswegen, weil es einfach die Straßen so verstopft sind. Das heißt, öffentliche Verkehrsmittel in jederlei Hinsicht sind halt irgendwie doch auf jeden Fall sehr viel nützlicher. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass das Mobile vor allem in den Staaten natürlich auch immer größer wird. Ich meine, Amerika sagt man ja auch, natürlich gibt es die ganzen Casual-Spiele, die jetzt mittlerweile Mobile spielen, aber das hat weniger was ungefähr mit dem Lifestyle zu tun, weil die meisten halt doch selbst im Auto fahren und da spielst du halt weder Mobile-Games noch irgendwelche Spiele. Ja. Während halt in Japan vor allem auch mit ihrer Zugkultur natürlich auch alles anders ist. Macht schon Sinn, warum Mobile so beliebt ist, auch dieses ganze, ja, man ist halt mobil und kann halt einfach mal da hier 4-5 Minuten dementsprechend, ja, aber Mobile ist halt immer sehr, sehr schwer abzusehen, wie gesagt, und die ganze Mobile-Industrie jetzt da groß jetzt Prognosen zu machen, finde ich sehr schwierig. Und letztendlich für uns ja auch als wir zwei jetzt für unseren Podcast, wir interessieren uns ja auch eher für den Hardcore-Bereich, was der uns bringen könnte. Und aber da muss man natürlich sagen, auch da Südostasien ist auch noch wahrscheinlich von Entwicklern natürlich viel Mobile-Spiele dabei. Wenn sie dann was Größeres entwickeln, dann auch meistens eher in Richtung Free-to-Play-MMOs sowas. Also auch recht ähnlich zu dem, was in China passiert. Absolut. Ich meine, was interessant ist immer noch an dem Markt, ist halt immer noch die einfache Tatsache, dass halt, es gibt fast nichts Hardcore-igeres als professionelle E-Sports. Ja. Und das, was sowieso auch, und es gibt auch nichts groß Hardcore-igeres im MMO-Bereich als die verdammten elenden asiatischen Grinder, wo man halt einfach echt nur Stunden um Stunden um Stunden reinstecken muss. Das heißt also, da sind zwangsläufig ein Batzen Hardcore-Gamer. Das Lustige ist, ich habe mich wieder diese Klischee zu erfüllen. In meiner Gilde in Final Fantasy XIV haben wir jetzt eine, die wohnt in Europa mittlerweile, aber die kommt ursprünglich aus Malaysia und die ist mittlerweile schon, also sie hat die Expansion nicht gekauft, das heißt maximal ist für sie noch 50, aber dann, wir haben sie eingeladen, als sie 50 waren, habe ich gefragt, wie lange spielst du schon? Ja, erst seit 7 Tagen. Dann war ich so, wie, du warst in 7 Tagen auf 50? Ja. Und jetzt eine Woche später hat sie irgendwie schon, also es gibt eine super lange Relic Weapon Quest in dem Spiel, die ewig dauert, und sie hat jetzt schon den Schritt erreicht, den ich habe, und den habe ich nach 3-4 Monaten erreicht. Und sie hat jetzt 2,5 Wochen gespielt, ich so, mein Gott. Ja, diese Leute spielen natürlich auch entsprechend effektiv auf jeden Fall, ne? Also ich meine, die sind natürlich auch kein No-Nonsense, nicht dieses zwischendurch mal hier mal gucken, da vielleicht doch mal eine Quest lesen, hier mal schauen, sondern... Das Lustige ist, du hast schon super effektiv gespielt und sie ist einfach nur so... Ich war relativ zügig, aber sie macht einfach alles platt. Ich meine, vor allem, hallo, wenn sie original eine Woche gespielt hat bis 50, ich habe knapp 2 gebraucht. Und ich war auch schon ziemlich effektiv, habe ich das Gefühl gehabt. Ich meine, klar, am Anfang habe ich mir viele Zwischensequenzen angeguckt und so, aber ich weiß nicht, eine Woche. Sie liest sogar die Zwischensequenzen, also. Echt? Ja, okay, gut, dann war sie definitiv wesentlich schneller als ich, weil das habe ich irgendwann sogar aufgegeben. Ich bin mit ihr durch den letzten Mini-Story Dungeon und sie hat alle Zwischensequenzen angeguckt und alles. Und ja, ich lese alles. Und dann war ich so, what the fuck, man. Ja, aber siehst du, ich meine, das meine ich ja gerade. Also ich meine, es gibt fast nichts Hardcore-iges als eben gerade den Bereich. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass da definitiv einiges gehen könnte, was eben sozusagen geht. Gerade Hardcore-Strategie, ey, glaube ich, kann ich mir vorstellen, würde richtig gut funktionieren potenziell. Mit den entsprechenden Szenarien und sowas halt. Der große, bekannte Europa Universalis-Ban und so ein Kram, beziehungsweise Hearts of Iron, das kennen wir alle in China zum Beispiel, weil da ja, ne, und so, plötzlich ist Tibet dann eine eigene Nation, nein, und das ist Protektorat von Japan, nein. Und du kannst theoretisch China angreifen, oh Gott. Ich meine, das ist natürlich schon historisch korrekt, aber nicht in unserer Historie. Ja, keine Ahnung, aber deswegen glaube ich schon, dass da definitiv potenziell ein riesiger Markt ist. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende hin und gehen zu unseren Tastys über. Das ist ein übertrieben riesiges Thema. Wir haben vieles jetzt nur angerissen, aber auch ganz bewusst. Das ist nämlich einfach ein sehr spekulatives Thema, ja. Und macht deswegen auch so viel Spaß, deswegen auch super spannend. Wir werden bestimmt in Zukunft nochmal drauf zurückkommen. Man ist es auch für mich natürlich als jemand, der viel mit japanischen Spielen zu tun hat, auch relativ spannend auch für mich, weil in letzter Zeit sogar wir manchmal das Gefühl haben, wenn es zumindest eine englische Asien-Übersetzung gibt, dann kann es uns mehr oder weniger egal sein, ob es in den Westen kommt oder nicht. Das heißt, man kann sogar in dem Sinne sich freuen, wenn, sie haben eine englischsprachige Asien-Version für dieses Spiel angekündigt. Es kommt nicht in den Westen, aber wir haben eine englische Version, die spielbar ist. Solange es auf einer region-freeen Konsole ist natürlich, aber dementsprechend wird es auch für mich immer relevanter, was da so in Asien passiert, von daher. Ja, super, super spannendes Thema. Also selbst obwohl ich damit persönlich nichts zu tun habe, ist einfach das Potenzial, was ich mir halt für die Industrie und alles angucke. Stimmt, richtig, ja gut, E-Sports-Bereich ist natürlich etwas, ich hänge natürlich wesentlich mehr im E-Sports-Bereich rum, das stimmt natürlich, aber wie ist es allgemein halt so, es ist einfach ein super spannendes Thema für uns alle, könnte uns auch in Zukunft sehr schnell betreffen halt, ne, also falls da tatsächlich irgendwas passiert und so ein Kram, dann ist das ja auch für uns großes Potenzial als Spieler. Wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt oder so ein Kram, vielleicht euch sogar genau informiert habt, dann schreibt es auf jeden Fall, wir freuen uns super über alle Rückmeldungen und vor allem eben auch Dinge, die wir vielleicht einfach so selber nicht auf dem Schirm hatten. Wie gesagt, ein super spannendes Thema, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zurück irgendwie und dann kann man bestimmt nochmal andere Dinge auch ein bisschen mehr im Detail besprechen. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Tasties. Und wenn du magst, dann kannst du einfach mal loslegen. Okay, mein Tasty ist diesmal eine Gaming-Webseite. Ich glaube, sowas hatte ich lange nicht mehr, aber ich hatte schon überlegt, das zu tastien. Und ich glaube, diejenigen, die uns auf Twitter folgen, haben vielleicht schon gemerkt, dass ich auch öfter diese Sachen von dieser Seite tweete. Es handelt sich dabei um Gematsu. Ich weiß nicht, wie viele Leute das kennen, aber Gematsu ist eine Gaming-Webseite, die sich zwar an sich auch mit Neuigkeiten aus der gesamten Videospielwelt beschäftigt, aber schon seine Stärken auf jeden Fall in der Berichterstattung zur japanischen Spielindustrie hat. Und weil mir das mal aufgefallen ist natürlich, wenn man sich natürlich vor allem im westlichen Spektrum bewegt, dass man natürlich ganz große Nachrichten aus Japan schon mitbekommt, aber eher so kleinere Nischensachen oder auch so mittlere Nachrichten dann erst ein, zwei Tage später. Und falls also jemand nach einer Seite eben sucht, die auch ein bisschen Japan-zentrischer ist und auch super viele coole Artikel hat, nämlich unter anderem ist es nämlich immer so, dass sie eigentlich alle interessanten Artikel aus der Famitsu oder aus der Denkiki PlayStation auch eben von ihren eigenen Übersetzern eben komplett übersetzen lassen, komplett mit den Scans. Das heißt, ganz interessante Interviews aus der Famitsu oder eben anderen Gaming-Zeitschriften. Die ersten Übersetzungen kriegen wir meistens auch von dieser Seite. Also die Seite wächst auch immer größer. Sie ist momentan noch nicht ganz so riesig, habe ich das Gefühl. Aber sie wird immer größer dadurch, dass die Editors, die dort eben auch ihre Arbeit machen, relativ viel guten Content bringen, auch als Erster. Das heißt, wie gesagt, Scans, Übersetzungen und auch generell, wenn es dann um sowas geht wie Ankündigungen, wie es gibt irgendwie neue Teaser, es gibt neue Interviews, es gibt neue Events. Da findet man eigentlich immer alles und eigentlich ist es momentan auch die Seite, die ich am meisten frequentiere. Ich meine, ich habe Eurogamer ungefähr eigentlich immer für das große Ganze, aber wenn es dann um japanische Sachen geht, dann ist diese Seite eigentlich immer mit so am besten. Es ist vielleicht auch in dem Sinne jetzt als Zeitung ganz, ganz interessant, weil wir jetzt bald TGS haben und auch ihre TGS-Berichterstattung meistens sehr, sehr gut ist. Und du auch einfach merkst, dass die Leute, die da schreiben, natürlich auch sich vor allem mit dem japanischen Markt beschäftigen und dementsprechend auch ungefähr auch wissen, welche Relevanz und welche Tragweite welche Nachricht hat. Während du bei manchen westlichen Artikeln natürlich immer das Gefühl hast, naja, so genau wissen sie auch nicht, was sie damit anfangen sollen mit dem Titel. Und natürlich auch, was vielleicht für andere auch interessant ist, sie posten auch jede Woche die ganzen Verkaufszahlen aus Japan. Also falls ihr auch immer mal interessiert habt, wo ich eigentlich immer die ganzen Zahlen herbekomme, die kriege ich auch immer eigentlich von dort. Also super interessant und spannend. Ja, Auch in Übersetzung natürlich, aber Japan ist da ja, der japanische Markt ist da ja übertrieben angenehm für Leute wie uns, die sich dafür interessieren, das einfach mal angucken wollen, ja, weil alle Zahlen fast veröffentlicht werden, was ja bei uns im Westen überhaupt nicht ist. Deswegen wissen wir auch, wenn zum Beispiel in einer Woche nur genau 100 Xbox Ones verkauft werden. Richtig, weil es nämlich ganz offizielle Zahlen dafür gibt, die man einfach überall einsehen kann, dass es sehr praktisch stimmt. Ja, definitiv. Ich habe ja dadurch, dass du, wie gesagt, schon öfter mal auch über unseren Twitter darüber postest und auch allgemein bin ich natürlich auch schon mal auf der Website gewesen. Ich als jemand, der sich natürlich nicht so mega viel dafür interessiert, ist natürlich nicht so ganz relevant, aber gerade was eben so Übersetzung und so ein Kram angeht, Famitsu und so, das ist natürlich super, super spannend, definitiv für Leute, die eben vielleicht gegebenenfalls auch kein Japanisch sprechen, was ja wahrscheinlich der Großteil sein wird. Ist es natürlich eine super gute Quelle, gerade für derartige Informationen und solche Sachen, also einfach mal vorbeischauen. Ja, ich mag auch, dass die Seite eigentlich relativ schlicht gestaltet ist, also du hast einfach dann den Newsfeed mehr oder weniger. Die ist ziemlich straightforward, ja. Findest eigentlich alles sehr schnell, was du finden willst, also von daher ist auf jeden Fall ein Follow oder ja, ein Lesezeichen wert, falls ihr mehr zum japanischen Spielemarkt informiert werden wollt. Absolut, auf jeden Fall, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, mache ich mein Tasty. Mein Tasty ist so ein bisschen, also so ein bisschen so eine Wiederholung von etwas, was ich schon mal erwähnt habe und dann nochmal so ein bisschen etwas, was wir auch schon mal hatten, so ein bisschen, ich habe es einfach zusammengefasst. Das erste Tasty, wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir das, glaube ich, in der Gamescom-Folge mal erwähnt haben. Ich weiß, dass ich noch keinen richtigen Tasty daraus gemacht habe, deswegen gebe ich dem jetzt hier nochmal den Raum, aber so grundlegend, glaube ich, werden die meisten das irgendwie schon mal gehört haben von mir. Und zwar geht es dabei um Magic Duels. Magic Duels, ich habe da Ewigkeiten drauf gewartet, Ewigkeiten. Ich habe es bestimmt auch schon mal im Podcast erwähnt vorher. Ich glaube, alle wissen bestimmt auch, die uns länger schon hören, dass ich super gerne Magic gespielt habe, auch immer noch super gerne Magic spiele und dass ich mich über Jahre hinweg aufgeregt habe, dass es keine gute digitale Umsetzung davon gibt. Dann kam Hearthstone. Hearthstone war für mich so ein bisschen, das könnte richtig cool werden, angefangen zu spielen und sehr schnell festgestellt, als jemand, der seit 15 Jahren Magic spielt, 15 Jahre kommt wahrscheinlich schon eher hin, seit Ewigkeiten Magic spielt, ist Hearthstone einfach nicht komplex genug, mir macht es nicht genug Spaß, ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug Taktik und so. Mir war das zu straightforward, zu wenig Möglichkeiten, nee, war einfach nicht meins. Entsprechend war das relativ schnell klar, dass ich da keinen Bock drauf hatte und ich habe immer noch drauf gehofft, dass irgendwas kommt und jetzt endlich ist Magic Duels da. Es hat Kinderkrankheiten, das muss ich absolut offen zugeben, es hätte viel besser noch sein können, als es ist, aber es ist das erste Mal, dass wir tatsächlich ein Magic-Spiel haben, das so funktioniert wie Magic im echten Leben. Es ist kein Magic The Gathering hier, Duels of the Planeswalkers 2013, 14, 15, diese ganzen Versionen, die mal rausgekommen sind. Es gibt einen komplett freien Deck-Editor, mit dem man komplett frei aus den Karten, die man hat, Decks zusammenbauen kann. Man kann am Anfang eine kleine Kampagne spielen, wo man eben KI-Gänge spielt, wo es super viele Tipps dafür gibt, wie die einzelnen Fähigkeiten funktionieren, wie die einzelnen Phasen sind und. Gute Einführung also für Einsteiger. Oder für Leute wie mich, die logischerweise das Spiel schon kennen, aber nicht genau wissen, wie sich alles steuert, wie alles funktioniert, was muss ich wo drücken, damit was passiert. Da verdient man relativ viel Geld. Es gibt halt eben Ingame-Gold, einfach so Goldmünzen. Da kriegt man halt eben für Quests, die man zum Beispiel jeden Tag machen kann, bis zu 40 Stück und so andere Sachen eben. Und mit 150 von diesen Goldmünzen kann man sich einfach ein neues Booster-Pack kaufen. Booster-Pack für Leute, die das eben nicht kennen. Es ist eben ein Batzen Karten. Es ist aber, und das ist das Coole daran, im Gegensatz zu Hearthstone gerade, in Booster-Packs funktioniert es immer gleich. Du hast immer zwei Uncommon dabei, also zwei silberne und eine Rare bzw. eine Mythic Rare dabei. Also eine von den großen Karten. Das heißt, du hast immer mindestens eine richtig gute Karte und zwei gute Karten. Waren sich früher drei Ankommen in Booster Packs in Magic? Sind auch drei. Du hast auch, sind auch acht Karten insgesamt. Ja, das sind vier Uncommon, drei Uncommon, einen Rare und Mythic Rare. Ja, du hast völlig recht. Diese Ingame-Währung kann man sich natürlich auch mit echtem Geld kaufen. Das heißt, es ist natürlich dieses typische Cash-Ding halt, so ein Free-to-Play-Spiel. Man kann es also ohne Probleme einfach ausprobieren. Man kann sich diese Währung auch kaufen. Um ehrlich zu sein, zwei Daily Quests am Tag, die jeweils 40 geben, sind 80. Man kriegt bis zu 25 für KI-Gegner-Duelle und man kriegt, glaube ich, 10 oder 20 für ein normales Duell gegen jemanden, gegen den man Ranked spielt, also gegen echten Mitspieler. Das heißt, man verdient relativ schnell und ohne große Probleme eigentlich Geld für neue Booster-Packs. Einmal am Tag, alle zwei Tage mindestens kann man ein neues Booster-Pack aufmachen. Man kriegt am Anfang ein Basisset, womit man schon mal grundlegende Decks für alle Farben bauen kann. Es gibt einen Deck-Builder, der für Magic-Profis super ungeeignet ist, das ist völliger Unsinn, aber für Leute, die noch nie großen Magic-Deck gebaut haben, ist der schon sehr praktisch, weil er eine gewisse Vorauswahl trifft aus deinen Karten, die ungefähr sagt, okay, jetzt brauchst du Kreaturen, nimm so und so viele Kreaturen, achte auf die Mana-Kurve und so ein Kram, dann präsentiert er dir eben Kreaturen, die gerade dafür passen und so weiter und so fort. Das heißt, der erklärt einem auch die Grundlagen, wie so ein Deckbau eben funktioniert. Und es gibt auch Quests, die spezifisch dann auf den Deckbilder ausgelegt sind. Das ist das Einzige, worüber sich Leute noch ein bisschen drüber aufregen. Mittlerweile haben es ein bisschen verbessert. Am Anfang war es so, dass es tatsächlich nur Quests gab, die auf den Deckbilder ausgelegt waren. Das heißt, selbstgebaute Decks konnte man für diese Quests nicht benutzen, was natürlich super viele Leute aufgeregt hat. Mittlerweile gibt es meistens eine Quest, die unabhängig vom Deckbilder ist und eine Quest, die vom Deckbilder ist. Und das Deckbilder-Ding ist einfach so eine Art Handicap. Duelle damit gewinnen mit einem Deck, das man eben nicht komplett frei zusammengebaut hat. Allerdings kann man diese ganzen Sachen auch gegen die KI spielen, das heißt also einfach 3-4 Spiele gegen die KI machen und gewinnen und du hast deine Quest erfüllt und fertig. Wie gesagt, es hat ein paar Kinderkrankheiten, gewisse Dinge funktionieren nicht hundertprozentig, aber für mich als großen Magic-Fan ist es genau das, was ich haben will. Sie haben schon gesagt, alles, was in Zukunft veröffentlicht wird an Editionen, wird dann auch in Magic Duels veröffentlicht, das heißt, sämtliche neuen Karten kommen dazu. Sie sortieren ganz bewusst bisher noch ein paar Karten aus, die sie das Gefühl haben, ein bisschen zu kompliziert sind vielleicht. Karten, die zum Beispiel sind, keine Ahnung, du verlierst jede Runde 5 Kreaturen, aber nach 3 Runden gewinnst du. Solche Geschichten, diese typischen quasi Zeitbomben-Dinger, die sie, glaube ich, nicht... Habe, tappe 2 Mana von jedem Mana, das es gibt und gewinne das Spiel. Richtig, solche Geschichten halt so. Das heißt also, ne, solche Karten sortieren sie raus, was ich persönlich gut finde. Ich mag diese Karten nicht, ich habe das Gefühl, die sind einfach zu... Das ist halt, die brechen das Spiel. Das ist halt so, entweder funktionieren sie perfekt und du hast sofort gewonnen, ohne irgendwie selbst was tun zu müssen, oder sie funktionieren nicht und sind damit nutzlos. In jedem Fall sind sie auf jeden Fall irgendwie kacke und zwingen so ein bisschen den Spielstil des anderen. Aber wie gesagt, insgesamt funktioniert es schon sehr, sehr gut, genauso wie ich es haben will. Ich spiele das schon super viele Duelle schon gespielt. Es macht einfach eben mega viel Spaß, um noch wieder Booster-Packs aufzumachen. Oh, perfekt, das passt in mein neues Deck rein, wieder ins Deck reingehen und gucken, die ersten Synergien finden und sowas. Also für alle, die schon mal Magic spielen wollten oder für die Leute, die halt eben von früher noch Magic kennen und einfach nur nie zufrieden waren mit dem, was es auf dem PC gibt. Free-to-play, super easy eingerichtet, einfach mal ausprobieren, kann man nichts falsch machen. Ist ein wirklich für mich persönlich gut gewordenes Spiel. Noch ein paar Ausbesserungen, von denen ich relativ zuversichtlich bin, dass sie kommen. Also ein paar Kleinigkeiten, die mir noch nicht so ganz gut gefallen. Da kann man bestimmt noch eine elegantere Lösung für finden. Aber dafür, dass das jetzt gerade erst in die offene Beta gestartet ist, läuft es schon so rund, dass ich absolut zufrieden bin. Also Magic Duels einfach mal angucken. Und der zweite Tasty, jetzt habe ich natürlich schon super lang monologisiert, die mache ich auch ganz kurz nur, weil wir ihn auch schon mal hatten. Der zweite Tasty ist eigentlich auch kein Tasty von mir, sondern ist einfach die Uncommon Tasted Redaktion, besteht aus mir und Joe natürlich, empfiehlt. Henrik, der ja schon bei uns mal in der Sendung war, den bestimmt auch einige kennen, der auch immer wieder Erwähnung findet, der ja auch bei den Humoralpathologien ist, ne, der alte Splitter-Podcast vom Tübinger Podcast-Cluster, wir sind ja das Podcast-Cluster Tübings, zumindest die alten Spalter. Ja, richtig, aber trotzdem, das muss doch zählen. Genau, von den Humoralpathologen, der hat gerade ein Let's Play gestartet von Yakuza Zero. Und Yakuza Zero ist ja, wie wir alle wissen, nie im Westen erschienen, wird wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Yakuza ist da ja auch so eine dieser Serien, die von Sega eben gerade die ganzen Spin-Offs nicht so wirklich regelmäßig und zuverlässig im Westen gepublished werden. Es gibt aber natürlich trotzdem genug Leute, die daran interessiert sind. Das spielt halt 80er Jahre Japan, typische Yakuza-Gangster-Geschichte. Gibt's nur auf Japanisch und glücklicherweise kann Henrik Japanisch. Was bedeutet, er spielt das Spiel und übersetzt parallel einfach die Zwischensequenzen und Dialoge und alles andere. Das heißt, für Leute, die an diesem Spiel interessiert sind und eben gerne Let's Play gucken würden, aber eben auf Deutsch oder eben, keine Ahnung, in einer guten Übersetzung. Ich habe die ersten beiden Folgen schon gesehen. 4 sind, glaube ich, draußen, vielleicht sogar schon 5. Sehr sehenswert für Leute, die sich dafür interessieren. Super unterhaltsam und angenehm. Wir werden natürlich einen Link dazu packen. Wir haben es auch schon im Tweet letztens mal drin gehabt. Wir haben es auch schon auf Facebook zwischendurch gepostet, als wir gesagt haben, dass wir nochmal eine Woche lang die Folge, dass man noch eine Woche auf die Folge warten muss. Aber trotzdem definitiv empfehlenswert, sehr, sehr sehenswert. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr euch dafür interessiert. Sehr cooles Projekt, wie ich finde. Gute Idee, gibt's auch super wenig sowas. Tatsächlich Leute, die einfach parallel spielen, übersetzen, also... Und ist natürlich einfach auch eine coole Leistung, dass er das so hingekriegt hat. Und da ist natürlich auch der Mehrwert. Ich meine, wir hatten ja schon über Let's Play schon gesprochen. In dem Fall, Japanisch können halt die wenigsten von uns oder von oder unseren Hörern wahrscheinlich. Und da ist es, macht es natürlich noch viel mehr Sinn, dass man sagen kann, naja, ich kann es selbst wahrscheinlich eh nicht spielen und verstehen. Dann gucke ich halt jemanden dabei zu, der das versteht und mir erklärt, was es geht. Weil wenn ich einfach dabei zusehe, wie er das japanische Spiel spielt und dabei trotzdem nichts verstehe, ist mir auch egal. Also von daher. Richtig. Er gibt auch so ein bisschen Kontext. Ich meine, ne, Hendrik ist ja wie ich Japanologe. Wir haben ja quasi zusammen studiert. Er ist zwar ein Semester höher gewesen, aber ne, wir sind ehemalige Kommilitonen. Und entsprechend gibt Hendrik auch sehr schön einfach so ein bisschen noch 80er Jahre allgemein ein bisschen kulturellen Hintergrund da, was angebracht ist. Erklärt so ein bisschen, wie gewisse Dinge funktionieren, warum gewisse Dinge funktionieren überhaupt und warum sie so gemacht werden. Gewisse Regeln, an die sich gehalten wird. Gewisse Rituale, die bei der Yakuza halt so laufen. So Dinge, die man wahrscheinlich auch so nicht verstehen würde nach der reinen Übersetzung erklärt. Ein bisschen. Ist also wirklich so ein kleines Gesamtpaket. Das ist so eine kommentierte Version eines Spiels. So. Genau, richtig. Ziemlich genau. Ist einfach so ein bisschen einfach Commentary dazu, um zu erklären, um zu übersetzen und zu erklären, was da gerade genau auf dem Bildschirm passiert. Sehr, sehr gut. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Das empfehlen wir euch, euch das mal anzugucken. Ja. Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Das war mal wieder eine sehr interessante Folge, habe ich das Gefühl. Mir gefällt dieses Hauptthema tatsächlich übertrieben gut. Ich habe auch jetzt Bock, da mich noch mehr mit zu beschäftigen und noch weiter. Deswegen, falls ihr irgendwas zu sagen habt, auf jeden Fall sehr, sehr gerne bitte her damit. Wir sind super gespannt. Und das könnte, glaube ich, in Zukunft auch noch mal ein bisschen relevanter werden, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und die nächste Folge ist dann ja schon TGS. Richtig, nächste Folge ist TGS. Also wir werden mit höchstwahrscheinlich sichert, also die Sony-Pressekonferenz ist am 15. September, das ist ein Dienstag, das heißt, es wird auf jeden Fall in unsere nächste Folge mit einfließen. Und ja, seid einfach gespannt. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wenn ihr es übrigens angucken wollt, ist am 15. September, es fängt um 9 Uhr deutscher Zeit an. Das heißt, ja, für mich wird das ein bisschen früh, aber für alle anderen, das ist ja eine recht humane Zeit, 9 Uhr. Das stimmt. Und ja, ich freue mich mega drauf. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr habt gerade Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden, zu hören unter www.uncommontaste.de. Macht's gut, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.